Heute im Bienengespräch in der Novemberausgabe ein Ausflug zu Dietmar Niesner. Er ist Imker in Wien und im Waldviertel und er betreibt eine Bienenschule in Wien und auch als Wanderlehrer. Im zweiten Teil dann machen wir einen großen Sprung nach Diekolzen in Niedersachsen. Ingo Hamann wird uns von seinen Plänen erzählen, eine gemeinsame Streuobstwiese in diesem Dorf zu errichten und zu betreiben. Viel Spaß beim Hören. Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Bienengespräch Nummer 7. Wir sind zu Gast bei Dietmar Niesner. Niesner. Ja. Sag's nochmal. Bienengespräch Nummer 7. Wir sind zu Gast bei Dietmar Niesner. Genau. Das ist nämlich ein Fuchs. Also eine Geschichte. Das M ist nicht bei. Das ist hinten. Es ist vorne. Dietmar Niesner. Genau. Das ist für mich sehr Zungenbrecher. Schwierig. Für einen Radiosprecher ist das ein Zungenbrecher. Dann kommt es schon drüber. Also, Dietmar Niesner. Ja, genau. Was? Dietmar, wir stellen jetzt noch die Ingrid vor. Ingrid Rachbauer. Danke, Ingrid, dass du dabei bist, mit dem Dietmar zu reden. Ich freue mich riesig. Ich bin mit dem Dietmar in einem Imkerverein und habe ihn allerdings erst zweimal gesehen, was mehr an mir als an ihm liegt, weil ich nur zweimal hingekommen bin bisher. Musst einfach öfters kommen. Ich weiß. Ja. Es ist ein bisschen weit weg für mich und durch die Kinder ist es nicht ganz einfach. Aber jedes Mal, wenn ich dort war, habe ich mich sehr wohl gefühlt. Imkerverein Wien West. Imkerverein, Imker und Imkerinnen Wien West, genau. Also. Die Imkerinnen sind wichtig, weil wir haben fast 50% Damen schon bei uns im Verein. Ja, wenn man denkt, früher waren die Imker ein Grüppchen von alten Herren, die irgendwann einmal 55 plus sozusagen sich irgendwie verabschiedet haben in das Bienenhaus, eine ja, mit dunkelgrau meliert sozusagen und verlottert und da drinnen im Rauch des Smokers sozusagen ihren Bienen nachgegangen sind. Also das Bild hast du ja heute noch oft einmal in die alten Bienenbücher drinnen. Ja, also dann hat sich das Bild der Imker einfach heute total geändert. Ja, du hast einfach junge Leute dabei, du hast, ich sage jetzt mal, Kinder von mir ist dabei, du hast die Mädels dabei, die Frauen, die einfach voll da sind, ja, die sich voll engagieren. Und das macht es einfach lässig und das macht es auch einfach spannend, auch im Verein selber, weil einfach der Umgang miteinander ganz einen anderen Ton gefunden hat, ja, also wie man miteinander umgeht und so weiter. Ja, also, man spricht plötzlich über Gefühle. Ja gut, über Gefühle sind wir noch nicht so weit, glaube ich, sind wir noch nicht. Es ist schon immer noch das Thema Bienen also schon. Vorrangig sozusagen. Nein, jetzt ja. nicht so Gefühle jetzt zueinander, sondern eher mehr, sobald Frauen dabei sind. Wenn ich mit meinem Freund essen gehe, dann fragt die Ingrid immer, wie geht's ihm? Ich sage, keine Ahnung, wie es ihm geht. Wir haben über was anderes geredet. Ja. Aber da kommen eben dann also schnell einmal dazu, dass man eben andere Sachen auch bespricht, wenn Frauen dabei sind oder auf andere Art. Nein, es ist einfach die Wortwahl, was die Themen, was gemacht werden ja, und so ja, weiter. Ja. Also es hat sich geändert, einfach der Umgang sozusagen miteinander. Ich habe den Lothar ja an einem Abend mitgebracht und da war der Met-Vortrag und das war ganz großartig, weil da hat die junge Frau, du warst eh dabei, gell? Die junge Frau hat erzählt, wie sie den ersten Met-Wein gemacht hat und der junge Mann an ihrer Seite hat nur die Rolle gehabt, die Bilder auszutauschen. Und sie hat das wirklich ganz fein erzählt und auch die Misserfolge erzählt, die sie gehabt hat. Das ist ja das, was von dem man auch weiterkommt. Ja, es ist ja nicht nur, dass man immer nur erzählt, wie alles hundertprozentig hinhaut, sondern auch, welche Fehler macht man und von den Fehlern her lernst du halt einfach am meisten. Ja. Weil das, wie man es machen sollte, steht eh in den Büchern drinnen. Aber die Abwandlungen nachher, die eben zum Misserfolg führen, das ist dann das, was du dann, wenn du das da fragst, dann, aha, okay, ja. Dann tust du natürlich schon viel leichter. Ja, das bringt dich viel mehr weiter als immer nur die ganzen positiven Schilderungen. Sondern darum sage ich auch, es hat in jedem, bei jeder Diskussion hat es eben auch positive wie negative Informationen an sich sind wichtig sozusagen. Also Wege, die zum Erfolg führen, Wege, die auch ins Nichts geführt haben. Weil die einen auch weiterbringen, dass man einfach nicht selber wieder probiert, irgendetwas und dann merkt, hoppala, das ist, mit dem sind eh schon andere auf die Nasen gefallen oder so. Ja. Aber das ist schon schwerer, glaube ich, das so etwas zu erzählen, wenn man sie nicht gut kennt. Ist natürlich schon schwerer, ja. Also wer gibt schon gern irgendwas Negatives zu? Ja, wer gibt schon gern Misserfolge zu? Schwächen. Schwächen zum Beispiel, ja. Aber ich glaube, wenn wir in der Gruppe so weit sind, dass wir auch untereinander von Schwächen erzählen, dann weiß man schon, wie weit man in der Gruppe eigentlich ist. Ja, also dann ist das schon ganz ein toller Erfolg. Weil gerade auch für Junge, wenn die Junge plötzlich da fragen, also Jungimker sage ich jetzt einmal, wenn Jungimker plötzlich da fragen, wie es einen Alten auf die Nasen gehauen hat und dass er einen Alten auf die Nasen haut, dann merkt er, dass das eigentlich keine persönliche Schwäche ist, wenn es einen auf die Nasen haut. Ja, das hat nichts mit Misserfolg zu tun. Ja. Das ist einfach ein Lernprozess, der unter dem, für den sich keiner genieren muss oder so. Ja. Ja, wir haben ja den Albert Schittenhelm als Ausbilder gehabt. Also wir sind ja in jedem Monat vom Frühjahr mindestens einmal nach Mittelbach in die Landwirtschaftsschule gefahren und haben also diese Imkerausbildung bei ihm besucht. Und dann hat er immer gesagt, nicht nur auf die alten Herren, ich warne euch. Weil die haben, was hat er dann immer erzählt, so dass sie nie die Varroa gehabt haben und also irgendwie, aber. Also man soll ruhig einmal was durchaus auch neu ausprobieren, beziehungsweise auch mit anderen Leuten reden, weil es kann sein, dass viel altes, falsches Wissen auch weitergeben wird durch diese, unter Anführungszeichen, guten Ratschläge von guten Imkern. Das ist ja lustig, wenn man sich wenn ich an die Anfänge meiner Imkerei zurückdenke, ja, wo also da waren wir, was weiß ich, in der Felberstraße haben wir dann so ein Vereinslokal noch gehabt. Und da sind die alten Imker da gesessen und haben erzählt, wie früher die Jungimker sozusagen ganz bewusst in die Irre geführt worden sind. Ui. Ja, das ganz, hat der Albert auch gesagt. Ganz bewusst sind die in die Irre geführt worden, die sollen nur draufkommen sozusagen. Ja. Der soll nur anstoßen einmal, dass er merkt, wie es rennt oder so auf die Art. Ja. Das hat man damals, anscheinend war das einfach so ein Spaß, einen Jungimker sozusagen voll rein ins Messer rennen zu lassen, sozusagen, wie man so schön sagt. Also das macht man heute nicht mehr. Das ist, du bist ja auch ein Ausbilder, gell? Gewissermaßen, ja. Also mein Steckenpferd ist einem für sich die Jungimker. Ich mache selber mit der Stöbergassen zusammen. Volkshochschule in Wien. Anfängerkurse. Ich versuche vor allem die Leute von der Bio-Imkerei zu überzeugen, aber von der rückstandsfreien Imkerei zu überzeugen. Dass das einfach einen irrsinnig viel Sinn macht. Und da mache ich immer zusammen mit Wart, mit der Imkerschule drunten, die Einstiegskurse zur biologischen Imkerei. Weil mir das einfach ganz wichtig ist, dass ein Jungimker heutzutage einfach sich die Zukunft nicht verbaut durch falsche Betriebsmittel. Mhm. Ja, Thema Rückstände im Bienenwachs zum Beispiel, wie man es im konventionellen, herkömmlichen Wachs immer noch finden drinnen, ja. Weil sie dort das ansammelt, die Rückstände. Das hat sich einfach in den letzten 30 Jahren haben sich einfach verschiedene Medikamente, Rückstände angesammelt, die einfach im hoffnungslosen Kampf gegen die Varroa angesammelt haben. Ja. Das haben mit Mittel eingesetzt worden, die zwar zeitlang geholfen haben, aber sich einfach niedergeschlagen haben, also durch Ansammlung im Bienenwachs. Das Bienenwachs fungiert ja fast wie die Leber. Die Leber entgiftet den Körper. Die Leber sammelt einfach die ganzen Schadstoffe auf und hat eben das ganze Zeugel dann in sich gespeichert. Das baut sich nicht ab von selber. Und ich finde, gerade da ist es wichtig, dass die Jungimker, die heute viele Methoden der Bioimkerei von vornherein übernehmen, weil einfach herkömmliches Behandlungsschema dagegen die Varroa einfach nicht mehr hilft, weil die Varroa resistent geworden ist. Ja. Und da geht es mir einfach darum, dass die Jungimker eben sich nicht beteiligen an den Rückständen der Vergangenheit, sondern das muss man eben aber sagen. Das heißt, Mittelwände kaufen, die rückstandsfrei sind, ist einmal das Erste. Und dann natürlich dann dabei bleiben und einen eigenen Wachskreislauf aufbauen. Ja? Man kann ohne weiteres diese gekauften Mittelwände verwenden, um das Volk, also um seinen Betrieb aufzubauen, aber dann schauen natürlich die Bienen sehr viel bauen zu lassen und dann selber das Wachs zu verarbeiten, ist ein eigenes Wachs. Das ist das. Und Wachs ist nach wie vor, also früher war Wachs oft einmal viel zu billig bewertet. Heute hat Wachs einfach wieder einen entsprechenden Wert. Das hat es einfach gekriegt, ja. Vor allem sauberes, rückstandsfreies Wachs. Und das ist das, was mir halt wichtig ist, dass die Jungimker mit sauberem, rückstandsfreiem Wachs anfangen, dass sie sich nicht die Zukunft verbauen. Ja, dass sie ihren Honig mit der Wabe essen können. Ja, und wer lutscht schon gern an einen Gelsenstecker, sage ich jetzt einmal, ja. Wenn die irgendein kontaminiertes Wachs von mir das hast. Das ist jetzt ein bisschen überzeichnet vielleicht, ja. Und das Problem ist ja leicht durch Information zu lösen, weil wenn man anfängt, kann man ja, ob ich jetzt nach links gehe oder nach rechts, ist mir persönlich wurscht. Okay, genau, in die bessere Richtung halt. Das war mir lieber, ja. Du musst nur wissen. Ja. Genau, man muss nur wissen. Das muss man nur wissen. Und ich habe einfach ausschlaggebend war für mich, wenn ich dann Leute im Biokurs gehabt habe, die gesagt haben, du, ich habe einen Anfängerkurs besucht und da hat mir keiner was gesagt. Ja. Genau. Und die nach einem Jahr oder nach zwei Jahren plötzlich draufkommen, ich muss das ganze Wachs austauschen, weil das für Bio nicht tauglich ist. Ja. Wenn die das von Anfang an wissen, dann ist das kein Problem, dann fängt der gleich an, auch wenn es ein paar Euro mehr kostet an der Anfang. Aber es ist ein Gewinn für jeden und ob er sich dann biozertifiziert oder nicht, ist mir wurscht. Aber mir geht es, dass die jungen Imker mit den Altlasten von früher, von den letzten 30 Jahren nichts mehr zu tun haben müssen. Ja, und dass sie nicht verleitet werden durch billige Aktionen oder was, dass sie dann plötzlich dieses billige Wachs wieder nehmen. Mit dem, das ist okay, das kann man zum Kerzenbasteln hernehmen. Ja, das billige Wachs. Das brennt wunderbar, ja, das sind schöne Kerzen. Und dadurch verschwindet es auch vom Markt ein bisschen. Ja. Mhm. Du bist aber nicht nur Imker in Wien, du bist auch Imker im Waldviertel, oder? Ich habe meine Bienen auch im Waldviertel. Ich habe Bienen in Wien herunten stehen. Ja. Und ganz oben im Waldviertel. Ja, in der Gegend Kallstein an der Theier da drum. Und was ist so der Unterschied von der Imkerei von der Stadt zum Land? Einerseits natürlich der Weg ins Waldviertel auf ist es ziemlich weit, ja, da sind es 130 Kilometer. Und wenn man dann betriebswirtschaftlich rechnet, wo tut man den Benzin hin? Ja, wird der auf die Imkerei geschlagen oder tue ich den zum Rosenmähen dorthin transferieren sozusagen, ja, kontomäßig verschieben? Und ich habe einfach beschlossen, ich tue die Benzinkosten, die Fahrtkosten, die gehen aufs Konto Rasenmähen im Waldviertel bei der Oma. Damit ist die Imkerei entlastet und ich habe ja nicht das schlechte Gewissen, dass ich da zu viele Kilometer fahren tue. Ja. Wegen die Bienen aufgefahren. Extra wegen die Bienen aufgefahren. Nein, ich fahre wegen Rasenmähen, damit der Garten schön ist. Und nebenbei mache ich dann die Bienen auch. Ja. Also so leert man sich halt ein bisschen in die Taschen, aber ist wurscht. Aber es ist schön gelogen. Es passt. Ja. Ich finde, das ist nicht auffällig. Da steht nichts vor, wo man sagt, hey, das ist aber... Und tauschst du jetzt die Bienenvölker aus oder die Königinnen oder... Gibt es da auch noch einen kleinen Grenzverkehr? Inwiefern? Also vom Waldviertel mit Wien? Ja, die Waldviertler Bienen, also ich habe die Bienen alle stationär stehen, mehr oder weniger. Und die stehen oben. Wenn man so einen Ableger mal nach Wien mit runternimmt, das ist natürlich schon drinnen. Aber sonst die Völker, die bleiben einfach oben stehen, weil einfach mit einem normalen PKW kannst du nicht groß Bienen umherum transportieren. Ja, das... Da brauchst du einen Anhänger oder einen großen Kostenwagen, dass sich's wirklich rentiert. Ja, so ein, zwei Völker passen maximal in einen Kofferraum rein. Also das habe ich früher mal gemacht, dass man bei einem Volk einmal ein Volk verbraust. Und seit damals bin ich da schon sehr vorsichtig geworden mit den Bienen spazieren fahren mit den großen Völkern. Ja. Was heißt, der Volk ist der verbraust? Das ist der Funkflung. Dem ist einfach zu heiß geworden drinnen. Aha. Das hat zu wenig Luft gehabt, obwohl Fluglöcher offen waren, also nur mit Gitter gesichert war. Ja, dann, aber das war einfach aus meiner Lehrzeit, ja, dass ich gesagt habe, okay, mit dem Kofferraum Bienenvölker transportieren, das muss schon hundertprozentig passen, ja, dass man das durchführen tut. Also das von der Tageszeit her, also mindestens in der Nacht fahren, wo es dunkel ist, die Fenster offen, dass viel frische Luft reinkommt und so weiter. Ja, also da, und vor allem nicht unterwegs stehen bleiben. Okay. Und ich habe damals einfach alles falsch nicht gemacht. Nicht stehen bleiben oder schon stehen bleiben? Nicht stehen bleiben. Durchfahren und schauen, dass man heimkommt. Beinhart durchfahren, und ja nicht stehen bleiben. Und ich habe damals in den ersten Jahren meiner Imkerei also alles falsch gemacht, was man dann falsch machen hat können. Ja, also, und dementsprechend habe ich das Ergebnis dann gehabt, wenn man die Bienen sozusagen so so viel Wärme produziert haben, dass man der ganze Wabenbau zusammengebrochen ist. Ja. Dass man der Wabenbau, und die Bienen waren einfach dann, die waren einfach tot, das ganze Volk. Ja. Das ist dann teilweise, dann ist dann der Honig so beim Flugloch raus in den Kofferraum und dann hast du alles waschen müssen und so weiter und das alles, das nie mehr wieder. Ja. Mhm. Einmal und man hat das den Fehlern gelernt. Ja. Mhm. Wow. Das sind die Geschichten mit Bienen transportieren, also drum. Wenn man Bienen transportiert, dann in der Nacht am besten wenig Bienen in der Kiste drin haben, also nicht mit den Vollvölker durch die Gegend fahren. Und wenn man Vollvölker hat, also große Wirtschaftsvölker, dann mit Anhänger, wo wirklich genügend Luft dabei ist, ja, also wo genügend Luft die Bienen kühlen kann. Ja. Und ich habe aber gelesen, du bist auch ein Wanderlehrer. Was ist jetzt das? Also Wanderimker verstehen wir ja. Das ist der mit der Tracht nachreist. Der Wanderimker ist der, was durch den blühenden Kulturen sozusagen mit seinen Bienen nachdüst. Oder ja. Vordüst. Oder vordüst, besser gesagt. Ja, meistens ein paar Tage vordüst, damit sich die Bienen noch einfliegen können. Das ist der Wanderimker, der Wanderlehrer. Das ist eine Tätigkeit, die eigentlich Maria Theresia eingeführt hat in Österreich. Kaiserin Therese hat erkannt, dass die Imker für die Landwirtschaft ganz wichtig sind. Vielleicht sollten da manche in verantwortlichen Stellen da wieder mal zuhorchen, was Maria Theresia zu den Bienen gesagt hat. Auf jeden Fall hat Maria Theresia die Imkerei damals sehr gesponsert und hat sie sehr unterstützt, hat die Imkerschule gegründet und hat das Wesen der Wanderlehrer eingeführt. Das waren ausgebildete Imker, die aufs Land raus sind und dort dann die weiteren Entwicklungen, Erkenntnisse, Forschungsergebnisse aus der Imkerei den Imkern dort da vermittelt haben. Und das gibt es eben seit Maria Theresia, gibt es das Wanderlehrersystem in Österreich. Und auf das da schauen einfach die Leute aus anderen europäischen Ländern, schauen fast ein bisschen neidisch zu uns herüber, weil die arbeiten dort mit hauptamtlichen Bienenfachberatern und so weiter und so fort, ja, was bei uns durch engagierte Imker mit entsprechender Ausbildung auch gemacht wird. Ja. Also wir haben da von Seiten des Imkerbunds immer wieder Schulungen auch zum Thema Wanderlehrer, Wanderlehrervorträge, es gibt Wanderlehrer-Fortbildungsveranstaltungen, jedes Jahr Wanderlehrer-Tagungen, wo einfach auch Schulungen gemacht werden oder wo es Workshops gibt und so weiter und so fort, wo man sich mit aktuellen Themen auseinandersetzen tut. Und suchen dich die Imker oder suchst du die Imker? Wie war sie von dir? Also wenn ihr es jetzt nicht wisst. Wenn ihr es jetzt nicht wisst, nein, normal ist es so, dass mir die Leute einfach anrufen und sagen, du kannst da bei uns vorbeikommen und einen Vortrag halten oder so. Auf die Art und Weise geht das heute. Bei den Vereinen jetzt. Bei den Vereinen, genau. Mhm. Aber nicht beim Einzelnen. Also es ist jetzt nicht so, dass du im Waldviertel, wenn du bist, dann zu ihm gehst. Nein, die Einzelnen nicht. Wenn, dann läuft das immer über Vereine. Oder es rufen mir Einzelne oft einmal an, wenn es speziell zum Thema Bio geht. Dass sie mir bei irgendeinem Vortrag gehört haben vielleicht, weil sie bei einer Schulung dabei waren, wo sie dann einfach ein ganz individuelles Thema haben, speziell für sie sozusagen, wo sie mich dann anrufen, du kannst mir weiterhelfen, was könnte das sein oder was für ein Rat jetzt mal geben oder so, ja, also da. Das schon. Für das bin ich schon da, das ja. Das Punktuelle. Genau. Ja, wir haben in der Familie nämlich einen Wanderschäfer und eine Wanderschäferin. Aha, ja. Das heißt, dann könntest du noch zum Wanderimker werden, um die Wanderei sozusagen und die Wanderfreunde dann. Und der Wanderlehrer eben, ja. Dann. Es ist überhaupt dieses Stationäre nicht unbedingt immer notwendig. Also man ist eh sehr mit einer Wohnung in Wien ja schon fast an der Grenze des zumutbar Stationären, finde ich. Wien ist insofern spannend. Also es ist zwar Großstadt, ja, du hast das ganze Urbane da, du bist aber genauso schnell irgendwann einmal draußen. Ja, sehr schnell. Ja, wirklich, du bist ja. In einer Stunde bist unten am Schneeberg zum Beispiel, Rax. Und ich war voriges Jahr, war ich drunter mal im Oberberg. Obernberg oder so ähnlich heißt es da unten bei Schwarzenau. ist zwar nicht irrsinnig hoch, ja, da haben wir unsere Berge in Tirol, die sind bedeutend höher, aber vom Klima, von der Botanik her, war das genauso faszinierend, als wir, was weiß ich, eine Karwendel-Durchquerung, ja, das halt ein bisschen höher liegt, aber von der Schroffheit, von der Ausgesetztheit der Felsen, der Wege, von der Botanik, wenn ich mir die Enzian hernehme, der Eisenhut und so weiter, was wir da unter dem oberen Berg gesehen haben, das war einfach voll lässig. Ja. Also das hat mich dann voll fasziniert, dass man so nach und zur Stadt eigentlich so tolle Dinge hat, so tolle Wandergebiete, ja. Schneealm zum Beispiel in der Steiermark, das ist auch 1,5 Stunden von Wien weg, ja, ein traumhaftes Hochgebiet, hochgelegenes Gebiet sozusagen. Ich war jetzt einmal durch Zufall in St. Leonhard am Walde. Das ist, wenn man nach Weidhofen an der Yps fährt, aber nicht auf der Autobahn von Wien weg, sondern dann bei St. Pölten links reinbiegt, auf einmal geht es immer höher rauf und dann auf einmal bist du über dem Nebel und ein unglaublich schönes Gebiet, großartig. Also da würde ich ja nie freiwillig hingehen, weil ich nicht auf die Idee kam, das zu machen, aber wenn man durch muss, sagt man auf einmal, na da ist es echt. Und das ist nebenan, Wahnsinn. Ja. Als ich meine letzte Tochter geboren habe, ist der Gynäkologe zu spät gekommen und aus irgendeinem Grund, weil er halt auch noch mit der gerade Gebärenden hat ein bisschen reden wollen, haben wir uns über den Eichkogel unterhalten. Also ich habe das nicht gewusst, er hat erzählt, dass er dort wohnt und dass dort die einzigartigste Fauna und Flora von Niederösterreich wäre, hat er behauptet. Ja. Die sind da drunten überhaupt an der ganzen Thermenlinie, diese ganzen Trockenrausengebiete. Das fängt ja an im Bercht, in Mauer draußen mit der Himmelwiesen, Richtung Maurer Wald oben, das geht runter bis Berchtoldsdorfer Heide, runter Eichkogel, die ganze Thermenlinie runter, da hast du überall diese Trockenrosen. Und je trockener und karger der Boden ist, umso reichhaltiger die Botanik. Und je reichhaltiger die Botanik ist, umso viel mehr Insekten hast du dort leben. Ja. Also ich habe es voriges Jahr genossen, einmal auf der Himmelwiesen drum im Sommer, was da an Wildbienen vorhanden waren, das war einfach voll faszinierend. Ja. Also in alle möglichen Farbschattierungen, von schwarz bis blau, blau, gelb, alle möglichen Farben haben die Bienen gehabt. Ja. Also das war einfach traumhaft. Es ist jetzt interessant, was du sagst, entschuldige, aber wir haben nämlich Bienen wir haben 3 Ableger von einer Imkerin bei Baden. Die ihre Bienen am Leitergebirge hat, das ist dieses Gebirge zwischen Niederösterreich und Burgenland, wo die Flugzeuge immer landen, drüber, wenn sie nach Schwechat landen. Und vorne ist Niederösterreich und hinten ist Burgenland. In Niederösterreich gibt es keine Backfastbienen, die braun-weiß gestreiften, braun-gelb gestreiften, in Burgenland aber schon. Ja, genau. Und da dürften wir praktisch durch unsere Ableger... Mit Staunen schauen wir unsere Ableger jetzt an. Und wie bunt die sind. Und das ist wirklich so, also die meisten sind braun, wie es gehört, also Karnika, und einige sind wirklich bunt gestreift wie Backfast. Ja, oder es sind Wildbienen. Das könnte auch sein. Aber wenn ich von Wildbienen rede, dann rede ich von den Solitärbienen. Also, die einzelnen herumfliegen. Das sind die einzelnen. Also wir haben ja die staatenbildenden Bienen, wo eben unsere Honigbiene dazu gehört. Und dann haben wir die Solitär- oder Wildbienen. Wildbienen sagt man da Anführungszeichen, die Solitärbienen, die einfach als Einzellebewesen herum sind. Die einfach ihre Brutröhren bestifteln sozusagen, wo dann in den Brutröhren irgendwelche die Puppen heranwachsen sozusagen. Und die dann im Sommer oder im Frühling erst dann wieder auf die Welt kommen und schlüpfen. Die das quasi das Ding alleine machen, ohne großen Staat, ohne Bienen. Die alles ohne großen Bienen machen, sozusagen. Das sind die Solitärbienen. Und da haben wir bei den 650 Arten in Österreich, die sind von ganz klein, von ein paar 5 mm Größe bis zu 3,5 cm, wenn wir die Holzbiene hernehmen. Ja. Das ist eine faszinierende Welt dann für sich, diese Solitärbienen. Auch im Botanischen Garten in Wien werden die relativ wertgeschätzt und geachtet, dass die dort auch vorkommen. Wild, ja, natürlich durch reichhaltige Botanik, durch reichhaltigen Pflanzenbesatz finden auch verschiedenste Wildbienen Lebensgrundlagen. Es hat keinen Sinn, wenn du einen Golfrasen daheim hast im Garten und du tust da aus dem Supermarkt ein Nützlingshotel aufstellen, weil die Viecher einfach nichts finden, von dem sie leben können. Und du hast einfach, unsere Honigbiene ist eine die geht auf alles, was blüht, ja. Die ist ein Generalist. Bei den Solitärbienen hast du Spezialisten dabei. Da hast du einfach Bienen, die nur auf die Kokarden gehen zum Beispiel oder nur auf bestimmte Flockenblumen. Kokarden sind bestimmte Blumen. Genau, ja. Mhm. Oder die vielleicht nur auf Korbblütler gehen. Mhm. Und so weiter und so fort. Also die Wildbienen, wenn man die unterstützen will, dann brauche ich einfach entsprechendes Management von den Grünflächen, dass die dass seltene Pflanzen eben auch wachsen können. Meistens sind das eben so Magerrosen. Weil sonst, wenn man ein Wiesen recht aufdüngt, dann habe ich viel Gras, ja, was einen Bauern zwar freut, aber für die Wildbienen wenig bringt. Da war ich in Niederösterreich mal diese Gegend, die du beschreibst, bei einem Apfelbaum, der geblüht hat, und habe zugeschaut. Und es war wirklich phänomenal, wie viele Bienen dort geflogen sind, aber wie wenig ausgeschaut haben wie unsere Kanikerbienen. Das heißt, da ist, und ich kenne mich da zu wenig aus eben bei den Wildbienen, das müssen Wildbienen gewesen sein, aber so unterschiedliche, es waren keine Wespen, es waren also diese oder Hornissen oder Schwebfliegen, die ausschauen wie Bienen, Wespen und Hornissen. Es waren Bienen, aber unterschiedlichster Art. Das hat mir echt gefallen. Mir geht es dann für sich genauso, dass ich früher, ja, eine Hummel habe ich gekannt, aber eine Honigbiene kennt und alles, was so ähnlich ausgeschaut hat wie eine Hummel, das war für mich eine Hummel, ja, ganz einfach. Das ist so weit gegangen, dass ich bei uns im Wohnzimmer zum Beispiel einmal Hummeln unter Anführungszeichen beobachtet habe, wie sie da meine Löcher von mir war, ja, von meinem Regal, das alte IKEA-Regal, wie sie die Löcher zugemauert haben. Wie ich mich dann mit dem Thema Beschäftigung angefangen habe, habe ich gemerkt, aha, gut, das waren jetzt keine Hummeln, das waren ganz einfache Mauerbienen. Mhm. Ja, Bienen, das waren einfach Solitärbienen, die wirklich das ausgenutzt haben, dass die Balkontür offen steht den ganzen Tag und die haben sich die Erden geholt aus der Sonne, aus dem Blumenkistel und haben da drinnen im Wohnzimmer die Löcher einfach alle zugemauert, haben ihre Eier reingelegt, haben einen Pollen dazu und ich habe dann eine ganze Wildbienenkolonie sozusagen da drinnen gehabt in die Löcher vom Regal. Die Bienen, die eben bei uns eben durchaus auch ein paar Gestreifte dabei sind, das haben wir sich schon ein bisschen erklären lassen, da waren einfach Drohnen dabei, die die Königin befruchtet haben, von jenseits des Leitergebirges aus dem Burgenland wahrscheinlich. Man muss, wenn wir ehrlich sind, es ist zwar in Niederösterreich auch verboten, die Backfass zu halten, aber sie wird gehalten. Okay, von daher. Also das hat mit Burgenland nichts zu tun. Das hat mit Burgenland gar nichts zu tun. Ich will mir aber auf diese Backfass-Diskussionen jetzt gar nicht einlassen. Aber für unseren Fall praktisch haben wir da jetzt ein paar solche Bienen dabei. Wächst sie das wieder raus? Oder wie sollen wir da weiter vorgehen? Wir wollen ja auf dem Pfad des Erlaubten wandern. Und das mit hohem Haupt. Du kannst damit deine gestreiften hohen Hauptes sein, okay. Weil du bist dir keiner Schuld bewusst, wenn deine Königin irgendwann einmal fremdgegangen ist, ja? Sozusagen. Dann müsste ich sie nicht dafür strafen. Also mal austauschen. Wenn du natürlich sagst, du willst die gestraften Bienen nicht haben, weil du vom Äußerlichen auf die Eigenschaften der Bienen schließen tust, dann musst du halt die Königin austauschen. Ja? Dann musst du schauen, dass du eine Reinzuchtkönigin kriegst aus einem Gebiet, wo wirklich die Königin nicht fremdgehen hat können. Ja. Und deswegen gibt es diese Gebiete eben, diese. Drum gibt es eben sogenannte Belegstellen, genau richtig, Belegstellen. Das sind Gebiete, die in einem gewissen Umkreis, wo keine fremden Bienen hinkämen, keine fremden Drohnen hinkämen oder dass die Wahrscheinlichkeit, dass fremde Drohnen hinkommen, sehr gering ist. Mhm. Wir müssen von Wahrscheinlichkeiten reden, weil sonst braucht man eine Insel irgendwo draußen im Atlantik, wo nur die Bienen sind, weil Drohnen können sich über 30 Kilometer auch können die herumwagabundieren, ja, auf der Suche nach einer attraktiven Königin. Nach einer attraktiven Königin, genau, so sagst du es. Das sind immer so Diskussionen, also wo manchmal die Emotionen recht hochgehen, auch über Belegstellen, über die Qualität von Belegstellen. Man muss einfach ein bisschen am Boden bleiben und sagen, okay, wir arbeiten dann mit Wahrscheinlichkeiten. Und man versucht halt entweder durch entsprechende Drohnendichte von bestimmten Völkern, ja, von Reinzuchtvölkern sozusagen, dass man entweder eine bestimmte Drohnendichte heranschafft oder dass man einen gewissen großen Radius macht, wo eben keine fremden Bienenvölker stehen oder keine fremden Bienenvölker, die nicht einer fremden Rasse angehören oder die einer unkontrollierten Rasse angehören, damit eben kein Drohnenzuzug da ist oder so. Aber da geht es immer nur um Wahrscheinlichkeiten, die man erhöht. Es geht immer nur um Wahrscheinlichkeiten, ja, genau. Es kann ja sein, dass unsere Völker miteinander sogar verkehren. Weil, soweit ich weiß, hast du ja am Hotel Daniel oben Stöcke stehen, oder? Ja. Mehrere, ich weiß nicht, wie viele Völker hast du oben? Ja, es sind 4, 5 meistens. Ja. Die sind ja nicht so weit entfernt von unseren dreien im Schwarzenbergpark, der ist neben am Belvedere. Du, wenn dann die könnten sich ja austauscht haben, gell? Konnten meine Drohnen ohne weiteres, wenn du junge, unbefleckte Königinnen gehabt hättest, sozusagen, können meine Drohnen sicher da drunten sich auf ein Stelldich eingetroffen haben, ja. Wir fliegen also gemeinsam quasi auf das Belvedere. Wir lassen fliegen. Wir lassen den Alpengarten vor uns entwickeln, sozusagen, ja. Wir haben gesagt, unsere Bienen fliegen für die Schwarzenbergs und deine Bienen fliegen für Daniel. Und wenn wir mal bei Schwarzenberg nicht mehr fliegen, dann fliegen wir vielleicht für die Kurie, weil der Vatikan ist daneben, dass wir dort einmal vielleicht, die haben ja wunderbare Klöster in der Umgebung im 3. Bezirk, da kann man dann schon auch die Bienen wieder hinstellen. Also ich habe den Eindruck, der Grund geht nicht aus. Man fliegt, man lässt gerne für sich fliegen und die Unterstützung ist von allen Gruppen da. Mir hat jetzt jemand gesagt, ich soll unbedingt mit den Salesianerinnen reden, die am Rennweg sind. Die haben irgendwie einen Garten, den sie, glaube ich, 2 Mal machen im Jahr oder so. Aber das sind sie eh dort, unsere Bienen. Das sind eh dort. Man muss die Bienen eh nicht überall hinstellen. Ja? Die Bienen haben eh einen riesen Radius, wenn ich sage jetzt 2 Kilometer, 3 Kilometer, was ohne weiteres abrammen können, sozusagen. Wie ist denn der Honig von deiner Erfahrung schon beim Hotel Daniel, also so zwischen Schweizer Garten und Belvedere? Hast du da schon Erfahrungen? Weil das ist das, was wir dann nächstes Jahr erwarten dürfen. Der Honig da drunten, der ist voll lässig. Also der Stadthonig in Wien ist überhaupt spannend. Du hast einfach die Spaltung, was vor der Linde ist und nach der Linde. Ja, vor der Linde hast du einen ganz blumigen, milden Honig an und für sich. Wir haben den vom Daniel damals haben wir im Rahmen von einer Diplomarbeit analysieren lassen, Pollenspektrum angeschaut und wir haben dann, ich glaube, 3 Ernten haben wir damals analysieren lassen und wir haben Sachen drinnen gefunden, zum Beispiel Maulbeerbaum. Ja, ja, der steht bei der Arbeiterkammer. Es stehen im wahrscheinlich mehrere. Im 3., 4. Bezirk stehen überall Maulbeerbäume in den Hinterhöfen. Ja, also ich weiß. Ja, ich weiß noch, ob es nicht zum Marmeladkochen auch gegangen. Aber ich habe es im Palais Rasumowski, also habe ich es auch gesehen, wie in meiner Studienzeit noch dort als Aushilfsgärtner gearbeitet habe. Bist du ein Botaniker oder was bist du jetzt? Ich bin ein studierter Boko. Okay. Ich habe Landwirtschaft studiert und bin eben zu den Bienen gekommen, nachdem mein Balkon keinen Kurplatz hat. Selbst der Graugvieh-Kur nicht und der Jersey hat auch nicht Platz, also habe ich mir die Bienen halt nehmen müssen. Die gewöhnliche Sicht nach draußen, die man in Wien erwarten würde. Ja, es ist mein Blick ist einfach von da, der geht auf meinen Olivenbaum und dann auf meine Zitronen. Also ich bin da ein bisschen, ich versuche ein bisschen die Klimaverschiebung ein bisschen auszunützen und mich vorzubilden sozusagen. Ja. Also wenn es soweit ist, dass wir in Österreich dann Orangen anbauen, habe ich einfach einen gewissen Bildungsvorsprung. Aber du sagst praktisch Maulbeeren sind... Die Maulbeeren, ja. Ja genau, also praktisch die Stadttracht vor der Linde ist schon mal interessant. Da hast du einfach die ganzen Kastanien, was immer drum sind, die Rostkastanien zum Beispiel. Also und die haben einen ganz rechten milden Honig. Du hast dann die Gstätten, was immer dumm sind. Du hast dann im Sommer, kommt natürlich im Juni, kommt dann die Linde dazu, wo die ganze Stadt dann geschwängert ist vom Duft der Linden. Ja, du kannst durch jede Gassen gehen, dem Duft kommst du nicht mehr aus. Und wenn du das dann im Ende Juni, Anfang Juli schleudern tust, das ist einfach der Stadthonig. Ja, aber natürlich, der Stadthonig in Berlin ist auch von der Linde geprägt. Das ist überhaupt, das ist einfach Stadthonig. Ja. Aber wenn du dann die Geschichte zum Honig weißt, da sagst, der Honig, die Bienen, die sind für den Honig ins Belvedere geflogen, die sind in den Schweizer Garten geflogen, die sind im Alpengarten gewesen. Ich habe Alpengarten zum Beispiel, Honiganalyse, Pollenanalyse vom Standort Daniel. Da war eine ganze Liste drin, unbekannter Pollensorten. Ja, was war das? Das waren die Sachen aus dem Belvedere, die einfach in der österreichischen Pollendatenbank vielleicht nicht aufgeschienen sind. Ja, wo zum Beispiel der Löwenzahn drinnen ist, vielleicht der Götterbaum drinnen ist, am Maulbeer, wenn es gut geht noch. Ja, selbst mit dem Maulbeerbaum haben sie sich beim Analysieren schwer getan, weil sie zuerst nicht gewusst haben, wo kommt der her? Ja, gibt es das überhaupt? Kann das überhaupt sein, dass da ein Honig ist mit Maulbeerbaum? Letztendlich haben sie es akzeptieren müssen, dass wir im dritten, vierten Bezirk Maulbeerbäume haben. Ja, das, mir gefällt das immer, die Geschichte nachher, wenn ich denke, Honig spiegelt auch die Geschichte einer Stadt wieder. Ja, weil da gibt es so Wiener Lieder, mein Vater war ein Hausherr und ein Seidenfabrikant oder so ähnlich. Gibt es irgendein so ein Wiener Lied, ja? Ja. Der Seidenfabrikant, das kommt aus der Zeit, da hat man Maulbeerbäume angebaut für die Seidenproduktion. Und von daher kommen die Maulbeerbäume wieder, ja. Aber ich kann dazu ergänzen, dass einer der großen Cafetiers von Wien, der Bernd Querfeld, der baut im 23. Zitronen an. Der hat mir ein Foto gezeigt mit einem Korb voller Zitronen. Also das ist 2 Jahre her, dass er das geerntet ja, hat. Ja, eh. Groß, also viel. Das glaube ich schon. Ja. Also in Schönbrunn, glaube ich, gibt es ein ganz... Gibt's in Schönbrunn gibt es eine ganze Sammlung von alten Zitronensorten. Genau. Voriges Jahr war das, glaube ich, da war vom FIBL, vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau, ein Tasting, eine Verkostungsaktion zum Thema Orangen. Und da haben wir von bitter bis süß alles durchgekostet. Alle Standort Schönbrunn. Echt? Wow. Ja, aus der Orangerie. Mhm. Ja, das ist ja ein jahrhundertaltes Orangenzuchtgebiet sozusagen. Ja. Die ganze Orangerie vom Ding. Und das ist dann wieder spannend für Leute, die zum Beispiel in der Nähe von Schönbrunn stehen, die dann plötzlich im Honig drinnen Orangenpollen finden. Mhm. Ja, irgendwer untersucht den Honig und findet dann plötzlich Orangenpollen und kommen dann womöglich noch auf die Idee, der macht womöglich eine Honigverfälschung. Dass er auch so irgendwelchen italienischen Honig verstrickt mit österreichischen und dann sagt, nein, das ist einfach der Honig aus Wien, wo eben die Orangen aus von Schönbrunn oder auch noch drinnen sind. Das ist sehr spannend. Sehr spannend, weil natürlich, also so wie du sagst, sie konnten die Pollen beim Standort Daniel nicht alle analysieren. Da ist die Biene eigentlich sowas wie ein Pionier. Also man sollte eigentlich, gibt es für Pollen keine europäische Datenbank, dass man es vergleicht? Ich weiß es, das weiß ich jetzt nicht weil genau. Das wäre irgendwie es wirklich immer spannend. Es ist auch vor allem sehr interessant, die Wiener Stadtgärten überlegen sich ja sehr viel, welche Themen sie anpflanzen auf diesen ganzen Verkehrsinseln in der Stadt. Ja. Und da war heuer so eine Mischung aus violetten und sehr luftigen weißen Blumen. Und das muss ein Goldgriff gewesen sein. Die haben erstens einmal extrem gut ausgeschaut, so echt elegant. Dann waren aber die Bienen, also sie haben ganz lang geblüht und die Bienen waren ständig dran auf volle Kanne. Habe ich mittlerweile gelernt, jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt praktisch viel bringt für die Bienen, weil es kann sein, dass sie vielleicht wenig Nektar haben oder wenig Pollen, aber ich denke, wenn die Bienen ständig an diesen Blüten sind, war das eine gute Wahl jetzt und hat was gebracht. Das finde ich zum Beispiel unterstützenswert, ja, dass man sagt, okay, Bienenschutz in der Stadt, weil das jetzt in jeder Munde ist, ja. Ja. Und alle Institutionen glauben, wenn sie jetzt am Bienenvolk am Dach oben stehen haben, jetzt sind es die großen Bienenschützer. Bienenschutz in der Stadt heißt einfach auch, die Umwelt so gestalten, dass die Bienen was zum Leben haben. Dass es den Bienen gut geht. Nämlich, wir reden nicht nur von unseren Honigbienen, die sind plakativ, die haben die Lobby, die haben den Imker dahinter. Weil sie nützlich sind. Die sind nützlich, die haben das Honigglasl, was man dann herzeigen kann. Es sind aber die ganzen Mauerbienen, die Solitärbienen, die auch von was leben müssen, ja. Die eben kein Lobby haben. Aber wenn man allgemein sagt, okay, wir dann die Umwelt so gestalten, wir spritzen weniger, wir reduzieren Spritzen zum Beispiel sehr stark. Wir bauen Pflanzen an, wir bauen Blumen an auf die Verkehrsinseln, wo die Bienen, Solitärbienen, was zum Leben finden, einen Nektar finden, einen Pollen finden, das ist dann aktiver Bienenschutz. Ja, dann da spare ich mir die Arbeit mit Imker suchen, doch Probleme mit Nachbarn wegen stechenden Bienen und so weiter und so fort. Ja, das war das. Man muss halt auch schauen. Jeder kann was tun für die jeder Bienen. Jeder kann was tun. Mhm. Ich muss nicht am Balkon Bienen haben. Ich kann im Blumenkastel mir einen Lavendel anbauen. Ich kann Kräuter blühen lassen im Blumenkastel am Balkon. Dann habe ich meinen Oregano und habe mein Basilikum für mich am Fenster. Das lasse ich noch blieren. Und dann kann ich die Bienen da drauf auch noch beobachten. Und die Bienen haben im Spätsommer finden sie noch was. Ja. Da kann jeder mitmachen, ohne dass man sich jetzt als Imker verkleidet oder sich irgendwo auf einen Kirchturm mit einem Bienenvolk aufstellt, sozusagen. Ja. Ich muss mich jetzt aber schon auf das Gespräch mit meiner Mama vorbereiten, weil die, wenn sie von unseren Honig kriegen wird aus den Gärten des Quartier Belvedere, Schwarzenberg-Honig sozusagen, ja. Die wird dann fragen, ja, aber der ganze Verkehr, die Schadstoffe, was sage ich da drauf? Sag's dir ganz einfach, Schadstoffe, bis die zum Nektar vorkommen, hat die Biene den Topf mit dem Nektar schon längst ausgerammt. Ja, der Nektar in den Blüten, der ist so tief drinnen, ja, der ist total tief drinnen im Kelch. Bevor da irgendwas passieren kann, durch irgendwelche Feinstäube oder sowas, hat die Biene den Nektar schon längst geschnallt und holt sich das Zeigel raus. Das okay. ist so gesehen, ist das kein Problem. Und auch und natürlich, ja? Schadstoffe haben wir in Österreich. Ja? Das haben wir europaweit, das haben wir weltweit. Es gibt einfach Schadstoffe, die ubiquitär und dumm sind. Mhm. Denen kommst du nicht aus. Und die Schadstoffe vom Feinstaub hast du nicht nur in der Stadt drinnen, die hast du auch von mir aus im Grazer Becken. Man schaut nur, wie weit der Bereich ist, wo wegen Feinstaub ein Hunderter fahren darf auf der Autobahn. Es geht bis Hartberg. Wo es rund um Dumm nur grün ist, wo kein Mensch auf die Idee kam, zu sagen, da könnten Schadstoffe immer dumm sein. Mhm. Ja? Wien hat den Vorteil, du hast in Wien rede viel Wind. Mhm. Ja, durch Biesenberg, da bläst der Wind durch, da hast die Feinstaubbelastung nicht so extrem. Mhm. Und Schadstoffe, eben wie du am Anfang gesagt hast, lagern sich ja im Wachs an und sammeln sich im Honig, glaube ich, immer relativ wenig, weil das ist ja wasserlöslich, fettlöslich, diese Geschichten. Schadstoffe, die sammeln sich, einerseits können Feinstäube zum Beispiel, kann die Biene außerfiltern. Mhm. Ja, das ist ein Ding. Flüssige Schadstoffe, die fettlöslich sind, die speichert das Wachs. Mhm. Ja, die findet man dann im Wachs drinnen. Und im Honig ist dann relativ wenig. Also in den ganzen Diskussionen ist der Honig im Prinzip kommt immer ganz gut weg. Und bei Insektenschutzmitteln, Pestizide, da würde eben die Biene früher sterben und würde gar nicht erst heimkommen, wenn es das gäbe. Im idealsten Fall, jetzt aus der Sicht des Konsumenten sozusagen, kann man die Biene gar nicht mehr haben, wenn sie von Insektenmitteln sozusagen richtig erwischt wird. Mhm. Ja, also, das war der ideale Fall und darum hast zwar dann ein Bienensterben, aber der Honig der kriegt nichts mit. Mhm. Aber ja, in der Stadt ist das Insektenschutzmittel, ich meine, da wird es sicher ein paar Private geben, die in ihrem Garten Roundup, das ist jetzt was, das sind Herbizide, Roundup. Roundup ist ein Herbizid. Genau, ist ein Herbizid, das Plätzchen, ja. Das spritzt man gegen zwischen die Waschbetonplatten, genau. Wird das gespritzt und so weiter. Genau. Vom Hausgärtner. Ja. Aber dass irgendein Hausgärtner praktisch sagt, okay, der hat keine TUS und macht irgendwas, aber das sind ein paar Einzelne und wahrscheinlich nicht so großflächig, die mit Pestiziden wirklich vorgehen. Gegen ich traue es nicht sagen, was die Hausgärten alles anstellen. Ja. Ja. Ich habe vor vielen Jahren einmal einen Schrebergarten räumen dürfen. Also ich glaube, hätte die halbe Menschheit vergiften können, ja. Was da an Spritzmitteln gelagert waren. Ich finde aber toll, zum Beispiel, ich meine, wenn ich mir die Baumärkte und so weiter, Pflanzengeschäfte hernehme, ich finde zum Beispiel die Aktion von Bella Flora irrsinnig toll. Bella Flora hat seine ganzen synthetischen Spritzmittel alles aus dem Programm genommen. Mhm. Ohne großes Tamtam drum zu machen, ja. Mhm. Und haben nur auf biologische Mittel umgestellt. Also ich finde das total, die trauen sich was. Dann schickt man denen einmal schöne Grüße. an Bellaflora. Finde ich schon. Ja, finde ich schon. Also ich finde auch, der Imkersbund sollte einem den goldenen Honigdeckel verleihen. Na, oder irgend sowas, also wenn sie schon mal was machen wollen. Andere Baumärkte haben natürlich, weiß ich nicht, jetzt dementsprechend mehr im Programm. Keine Ahnung, ja, aber Insider sagen schon oft einmal, was in den Hausgärten gespritzt wird, ist nicht ganz ohne. Ja. Also die sind da also relativ schnell. Obwohl ich sehe es auf der Schmelz, die Kleingartenanlage im 15. Bezirk, da nehmen die sogenannten Golfrosengärten und so, die nehmen auch schon langsam ab. Es kommt eine neue Generation nach. Es kommen unsere jungen Familien nach mit Kindern, die einfach im Garten spielen wollen, die im Garten Gemüse anbauen wollen. Und ich glaube, da haben die Spritzmittel dann nicht mehr so viel Chance. Also es ist ein gewisser Generationenwechsel, der die Leute wieder zurück auf den Boden bringt ein bisschen. Also und die Leute ein bisschen sensibler macht, was sie im Garten verwenden. Der Zug geht aber schon von der Stadt aufs Land, weil das Land an sich, es beginnt erst langsam. Also wir haben jetzt gesagt, in Oberösterreich, oder merkt man, dass diese Rhein mit R-A-I-N, dass dieses Verwildern lassen jetzt langsam belohnt wird? Ja, und die Bauern, dass Streifen mit einer Bienenweide bepflanzt werden in ihren Feldern, ja, an den Rändern, das kommt schon immer mehr. Aber an sich ist eher der Trend in der Stadt, oder ein bisschen umweltbewusster zu handeln und zu sein. In der Stadt haben einfach unsere jungen Generationen sozusagen, die einfach mehr, wir haben die Food Cops, wir haben die Selbsterntegärten, ja, wo die Leute einfach wieder wissen wollen, wo kommt mein Produkt her. Die wollen ihr Produkt selber anbauen, die wollen ihre Karotten anbauen, ihr Gemüse. Auch wenn auf einmal dann 14 Tage, 3 Wochen Zucchini dann am Speiseplan sind, ja, weil einfach die Zucchini daherkommen. Das ist einfach ein Trend, den ich in der Stadt verfolgen kann, ja, unter den jungen Familien. Am Land draußen, da passiert natürlich sehr viel über die Förderprogramme, dass die Bauern, dass die Landwirte eben einfach durch Förderprogramme angehalten werden, verschiedene Sachen anzubauen, wie eben zu Blühstreifen. Manchmal ist es auch, glaube ich, ein bisschen mit Marketing verbunden. Also wenn ich dann denke an die großen Rapsfelder, wo dann um das Rapsfeld immer zum Beispiel Verzehle anbaut wird oder Inkarnatklee oder Espasette oder was immer, ja, also das farblich ein bisschen kontrastiert zum gelbblühenden Raps. Und wo dann das Tafel dabei steht, da wächst Raps für die Firma, bla bla bla, ja. Naja, das aber ist okay. Aber das Auge denkt mit und freut sich und verbindet es irgendwann einmal. Es ist okay, ja. Es ist an und für sich okay, es ist für die Bienen gut. Ja. Wie schmeckt er denn, unser Honig? Weil wir haben noch keinen, also eine Zelle habe ich ausgelutscht und war gut. Aber wie Schwarzenberg-Honig? Ja. Schwarzenberg. Einer vom Daniel und halt, das ist ja. Wir werden beim Dieter ein Glas einkaufen. Was denn da? Also ein guter Imker, hast du das sicher? Ich glaube, ich habe vom Daniel einen draußen stehen sogar. Ja. Aber wie schmeckt das dann in Summe? Also merkt man den Unterschied zum deinem Waldviertelhonig? Ist das ja, ein Waldhonig im Waldviertel? Nein, das ist ein Blütenhonig. Aber merkt man einen Unterschied? Man merkt den Unterschied, ist wie 101. Weil einfach die Botanik im Waldviertel ganz andere ist, ja, als in der Stadt drinnen. Im Waldviertel drum, da habe ich halt im Frühjahr Obstblüte, ich habe ein bisschen Raps dabei, also Raps wird immer weniger. Obstblüte, Raps habe ich dabei, ich habe Klee habe ich dabei, ich habe, was haben wir noch drinnen, im Getreide, haben wir die Kornblume, Verzelia, Sonnenblume kann dabei sein. Also es variiert sehr stark, also je nachdem, was die Bauern oben anbauen, ja. Und da? Und wie schmeckt unserer da? Also das, wie gesagt, im Frühjahr ist er eher mild und ab dem Juni haben wir einfach die Dominanz von der Linde herinnen. Es kann auch halt noch sein, wenn man später Honig hat, dass vielleicht noch ein bisschen Alanthus dazukommt, Götterbaum. Wobei. Und diese australische Springkraut, schmeckt man das auch? Das haben wir da in Wien, haben wir's nicht. Ah, okay. Das Springkraut, das hast du unten in Ort an der Donau, also in den Donauauen. Da unten hast du es sehr massiv, sogar so massiv, dass die Imker sich dort fast das Einfüttern sparen können, weil es einfach so dominant da ist. Also und in einer Menge, was natürlich das Herz des Imkers natürlich aufleben lässt. Ja. Mhm. Für einen Botaniker ist natürlich stets ein Problem da. Ja. Der sagt, das sind Neophyten, die verdrängen alles. Und ich kenne es von Tirol. Wenn du in Tirol Inn entlang fährst, da ist alles falsch mit Springkraut. Ja. Also da kommst du gar nicht mehr durch, sonst so dicht ist das Springkraut. Also, tauft man dann um auf Tiroler Springkraut, dann passt da wieder alles. Dann wird es wieder passen. Ja. Wie nennen wir denn den Honig? Und jetzt kratzen wir so ein bisschen die Kurve auf Vermarktung, weil das ist nämlich schon, was ein bisschen ansteht. Denn in Wien, den nennen wir dann Blütenhonig. Wiener, also man muss ja einen Honig kennzeichnen. Nach der Honigverordnung muss im Etikett draufstehen, Blütenhonig oder, glaube ich, Honig aus Honigtau, also Waldhonig oder so. Du kannst am Etikett, kannst dann für sich alles aufschreiben. Das ist wurscht, was aufschreibt. Na, Honig schadet nicht, wenn dabei steht. Schadet nicht, genau. Du musst nur nachher bei der Sichtfeldregelung. Das ist dieses Gebiet, wo man auf einen Blick erfassen kann, was drinnen ist, wie man es lagern soll und wie viel Gramm ist. Wo die Adresse ist, wo die Inhaltsangabe drauf ist. Welcher Imker? Da muss einem dabei stehen, was er sieht, Blütenhonig. Ah, okay. Und das ist in dem Fall bei uns der Fall. Ist in Wien der Fall, ja. Blütenhonig. Genau. Also in dem Fall aus dem Blütenhonig, weil bei uns im Wald, im Wiener Raum gibt es Waldhonig, gibt es eigentlich gar nicht. Wobei Waldhonig, oder Waldhonig oder Honigtauhonig, müsste man sagen. Genau. Ich sage es nämlich deswegen, weil ich mich heuer zum Beispiel einen ganz spannenden Fall gehabt habe, wo wir in Wien plötzlich im Ende Juli einen dunklen Honig geerntet haben. Ja, einen dunklen Honig, der plötzlich diesen Waldtouch drinnen hat. Und wir vermuten das, also es ist mehreren Imkern so gegangen, wir vermuten, dass da einfach die Lindenzieherlaus mitgespielt hat, dass vielleicht, wenn irgendwelche von der Eiche ein paar Läuse mitgespielt haben, die einfach die Blattadern angestochen haben, ja, wo es einfach zu einem Honigtauhonig gekommen ist. Ja, dass plötzlich einmal so Standort Prater zum Beispiel unten, wo er von mir der Prater richtig eine würzige Note gehabt hat. Also das ist wieder das Spannende in der Stadt herinnen, dass sich einfach der Honig so schnell ändern kann nachher. Also Sichtfeldregelung, das kann man eben nachschlagen, was da draufstehen muss. Vorne kann alles draufstehen. Und das ist einmal so weit von der Benennung her dann uns überlassen, was wir dann vorne drauf. Schwarzenbergscher Blütenhonig zum Beispiel oder was auch immer. Oder der Traum aus dem vierten Bezirk oder sowas. Genau. Die süße Verführung aus dem dritten Bezirk. Ja, wir wollen ja an sich eine Linie ein bisschen machen für die härteren Typen, die das nicht mit so schmeichelhaften Namen, sondern mit ein bisschen wilderen Namen. Aha, auf den Spuren vom schwarzen Mann oder vom. Ja, da muss man sehen, da muss man ein bisschen. Nein, kann also, alles nicht so gut. Nein, das ist genau richtig. Dritter Mann. Dritter Mann Honig. Ja, wer weiß, Mann. Das stimmt aber. Weil wir haben ja das Belvedere vor der Nase und wir müssen den ja auch, oder wir wollen den ja auch verkaufen. Vielleicht ja auch an Touristen. Aber du hast doch einmal diese Tees gegründet, oder? Also ja, diese lieblichen Teenamen, Schlafwohltee. Man dachte, naja, verdammte Gemeinheit oder leckt es mich doch alle am Arsch. So einen Tee möchte ich mal haben. Aber ich weiß nicht, ob das beim Honigverkauf jetzt wirklich gut ist. Aber ich habe auf jeden Fall bei einem Zeichner, der würde Geschichten zeichnet, so ähnlich wie Tattoos. Da gibt es echt gute Typen, die das kennen. Und der kann das. In Auftrag gegeben, einen Entwurf zu machen von einer wilden Biene, also praktisch so diese Biene, die man sich tätowieren lassen wird, die in einer Maschinerie drinnen steht, die eine echte Orgegeschichte ist, ja, die gemeinsam irgendwie arbeiten. Und der hat echt schon klasse Entwürfe geliefert. Das könnte ein etwas anderes Honigetikett werden für ganz eine andere Generation von Menschen, die nicht so zum Honigglas greifen könnten. Das müssen wir mal austesten. Was immer du aufschreibst, ja, du kannst alles Mögliche kannst aufschreiben. Okay. Du kannst jede Linie irgendwas ausdüfteln sozusagen. Ja. Von, wenn du sagst, dieses Süße, dieses Liebliche und das mit einer Prise Gemeinheit. Das magst du nicht mehr, du möchtest lieber die Kampfbiene sozusagen, ja. Die sich wehrt und geraubter Honig aus allen. Aus Massentierhaltung. Was auch sie was. Also es ist ja. Wichtig ist aber, dass quasi das Produkt selber, das muss passen. Mhm, genau. Ja? Okay, das schadet nicht. Das ist, ich sage einmal, das ist gerade für einen Anfänger ganz, ganz wichtig. Wenn das Marketingkonzept passt, schön. Aber das Produkt, das muss hinhauen. Ja, das muss einfach von der Qualität her, der Honig muss einfach stimmen. Mhm. Das heißt, der Wassergehalt muss stimmen? Der Wassergehalt, das muss die Reinheit stimmen. Es dürfen keine Sachen drin Flankerl im Honig. Wollen wir nicht haben. Es dürfen im Honig nichts mehr dumm schwimmen drinnen. Das muss einfach passen, ja. Du musst ein Fachmann sein, du musst dir einfach schauen, dass du wirklich dich mit dem Honig als Produkt auseinandersetzen tust. Mhm. Was macht einen guten Honig aus? Wie bekomme ich so einen guten Honig, dass er qualitativ vom Wasser her, vom Wassergehalt her passt? Wie tue ich den verarbeiten? Weil ich werde natürlich nicht den ganzen Honig, wenn ich jetzt, was er sieht, 3000 Kilo im Schwarzenbergpark ernten werde, ja. Mhm. Also, du wirst es wahrscheinlich nicht, ja, aber. Mhm. Angenommen, du erntest 3000 Kilo Honig im Schwarzenbergpark von zwei Völkern, dann... Zwei guten Völkern, genau, mit... Schwarzenegger-Völkern. Ja. Dann wirst du die 2000 Kilo nicht sofort ins Glasl abfüllen, sondern du wirst die zuerst einmal zwischenlagern und wirst die dann irgendwann einmal verflüssigen und wieder partieweise sozusagen abfüllen. Warum? Weil sonst habe ich praktisch den festen Honig in den Gläsern, das möchte ich ja nicht. Ja, du hast das als Konzept, dass du sagst, okay, ich fülle alles gleich ab, habe dann den Honig zwar im festen Glasl, aber das gehört zu meiner Kampfbiene dazu. Ja, ja. Ja, das ist auch okay. Guter, fester Honig. Guter, fester Honig, wie er früher war, ja. Zum Beispiel. Alles klar, ja. Kann schon wieder ein eigenes Marketingkonzept sein. Mhm. Oder du sagst, nein, ich will, dass die Leute einen flüssigen Honig kriegen, weil den wollen sie eben haben. Mhm. Aber ich kann mir ohne weiteres auch vorstellen, wenn du sagst, mit der Kampfbiene, dass da der kristallisierte Honig ganz gut weitergeht. Gut dazu passt. Mhm, ganz gut. Ja, dass du einfach sagst, okay, ich brauche gar keine Lagergefäße, ich tue den Honig zwischenlagern, vielleicht eine Woche, bis er geklärt ist, bis er sauber ist, ja, und dann fülle ihn sofort ab. Und dann stelle ihn irgendwo in ein Kühlhaus, wo mit ihm ein paar Boxen und da habe ich dann für zwei Jahre den Honig gelagert da drinnen. Schadet er mir überhaupt nichts. Ja. Von der Qualität wird der Honig deswegen nicht schlechter, wenn er kühl und dunkel gelagert ist. Mhm. Und du hast kein Problem mit Auftauen, Verflüssigen, Abfüllen, welche Glaseln nehme ich im nächsten Jahr, ja. Welche sind trendig, muss ich alle Jahr die Glaseln wechseln, damit ich in bleibe. Oder habe ich einfach meine Kampfbienen mit den Kampfhonig wie Steinhardt. Wie ihn Mutter immer gehasst hätte. Genau, wie es uns aber schon das Frühstücksmesser umbogen hat, wenn wir den Honig rausgeklappt haben. Wie es halt, halt früher war bei den Honigen. Mhm. Ja, die sind kristallisiert gewesen, die waren grob kristallisiert. Da hast du einbohren müssen, dass du ihn außerhebelst. Da hast du einbohren müssen, ja. Und, ja. War aber dann nicht schlecht, muss ich dazu sagen. Wenn er erst ein Brot war, war er gut. Ich glaube, das, was der Albert gesagt hat, lustigerweise, dass man da ganz von der frühkindlichen Prägung hat man das mitgekriegt. Ja. Also ich habe das mitgekriegt, dass die Butter mit dem Honig vermanscht worden ist. Ja? Ach so, ja. Und das war mein Honigbrot als Kind. Ja. Also für mich ist auch der feste Honig nichts, also was Vertrautes. Ist mir lieber, wie wenn er runtertropft. Du hast vollkommen recht. Also das sind die ersten Eindrücke, wie du die Sachen sozusagen zwischenspeicherst. Oder, nein, nicht zwischenspeicherst, du speicherst ganz im Inneren deines Hirns. Ja. Da hast du diese Düfte drinnen, du hast den Geruch drinnen, du hast den Geschmack drinnen. Und die Festigkeit. Und die Festigkeit, also diese ganzen Dinge da. Ja, absolut, das ist alles gespeichert, da bin ich mir sicher, gespeichert. Ja. Brauchst du nur schauen, wenn du da irgendwo spazieren gehst und da kommt irgendein Duft, kommt ein Duft entgegen, boah, das war das Parfum von meiner ersten Freundin oder so, ja. Mhm. Also ruft sich sofort wieder ab. Nein, auch die Werbung zum Beispiel, wenn man Werbung sieht mit so nostalgischen Aufnahmen, ein altes Auto fährt irgendwie doff, doff, doff. Das ist ja dazu gemacht, dass eben diese Zentren im Hirn aktiviert werden, dass man sich eben gut fühlt, wohl fühlt, also irgendwie sicher fühlt, als kleines Kind fühlt und was weiß ich. Ja, diese Wohlfühldinger abzurufen sozusagen. Ja. Na, das werden wir mit unserem Kampfhonig einmal probieren, was wir da einmal aktivieren können. Na, aber der Typ ist echt, das sind echt gute Zeichnungen. Also das ist einfach, na gut, dann habe ich gehört, was wichtig ist, nur so viel Völker zu haben, wie man Honig auch verkaufen kann. Also wachsend mit Absatzmöglichkeit auch die Völker dazu. Nicht einfach auf Halde produzieren. Die Frage ist, was will ich überhaupt? Ja? Mhm. Will ich will ich vom Hof, von den Bienen, vom Honigverkauf leben? Will ich mir damit einfach bestimmte Sachen leisten, dass ich sage, okay, denn ich will so viel Honig produzieren, dass ich mir zum Beispiel einen Urlaub leisten kann. Mhm. Die Frage ist, habe ich dann einen Urlaub? Ja? Also, Winterurlaub möglicherweise, Skifahren in St. Anton. Ja, wenn nicht gerade Weihnachtsmarkt ist und so weiter und du dann auch wieder eingeteilt bist. Also. Muss man das machen, vor dem gruselt man. Auf irgendeinem Marktstand stehen irgendwelche Kerzen praktisch entwerfen, die mir nicht gefallen und, dann mit den Leuten reden. Und die, mit Leuten reden muss man schon, das, Ingrid, das wäre vielleicht was für die. Sie kann das besser. Das ist also wir machen unfair. Nein, im positiven Sinne, weil ich meine, mit Leuten reden, ich verkaufen, das geht überhaupt gar nicht. Da schenken lieber die Leute, weil ich sage, sie mag ich. Aber du musst da wirklich mit Leuten reden. Fah. Darum sage ich, es kommt davon an, welche Menge du hast. Aha. Wenn du sagst, du möchtest nur Honigvölker haben, für die Freund vielleicht ein bisschen. Ja? Ich will neben meinen Bienen auch noch leben. Ich möchte neben den Bienen auch noch ins Kino gehen. Gut, das kannst du am Abend auch noch. Mhm. Aber ich will auch woanders hin, mal auf Urlaub hinfahren und so weiter. Ja, ich will am Wochenende eine Bergtour unternehmen. Ich will einmal segeln fahren von mir aus. Ich möchte einmal schwimmen fahren oder in der Stadt anschauen am Wochenende. Und das im Mai. Und das im Mai nachher, ja. Da traust du was. Dann musst du halt einfach entsprechend weniger Völker haben. So, dass du einfach sagst, okay, dann habe ich halt nur 5 Völker von mir aus oder vielleicht 10 Völker, ja. Und dann hat es schon, ja. Und dann bleibt es einfach für dich ein Hobby, wo du einfach deine Gaude hast, wo du deinen Spaß hast, wo du ein bisschen Honig ernten kannst, ja, das, wo du ein bisschen mit Wachs arbeiten kannst, wo du einfach den Kontakt mit den Viecher hast, ja, mit den Bienen. Dann bleibt es ein Hobby. Und nachher, wenn du aber jetzt sagst, du möchtest mehr haben davon, du möchtest ins Marketing einsteigen, du möchtest Honig verkaufen und irgendeine schräge Marken aufziehen, dann wird es Arbeit. Ja? Und Arbeit ist immer 100%igen Einsatz. Mhm. Und da gehört immer Reden dazu. Reden muss man schon. Da gehört nachher, natürlich, entweder tue ich es direkt vermarkten oder ich tue es irgendjemandem geben, der es für mich vermarkten tut. Das soll man eher nicht, gell? Also das ist die Frage von der Menge her. Das ist immer die Frage der Menge. Ja, genau. Also eher, wenn es vermeidbar ist, wenn man wenig hat, eher direkt vermarkten, weil einfach sonst die Hälfte drauf geht für den, der da mitnascht am das Ertrag. Verkaufen ist fast ein Drittel Arbeitsaufwand in der Imkerei. Mhm. Ja, das ist auch, wenn man mal versucht, einen Honig zu verkaufen, dann merkst, wie viel Arbeit das eigentlich ist und wie viel Arbeit und wie viel Zeit dahinter steckt. Mhm. Und dann überlegst du wirklich oft, ob ich den Honig nicht einfach irgendjemandem verkaufe und sage, geh, da hast du den Honig um 7 Euro oder was es ist, Kilo. Mach, was du willst damit, ja, und passt. Und ich habe auf einmal sozusagen das ganze Geld herinnen und brauche mich nicht auf den Markt stellen, weil es nicht glaseln, etikettieren und was weiß ich, was alles machen. Oder ich mache ein bisschen was ja für meine Freunde, vielleicht im Büro oder in meinem eigenen Umfeld, in der Siedlung oder im Häuserblock oder im Kretzel oder wo man sich halt wo die Leute halt sofort mitkriegen, der arbeitet mit Bienen und dann hast du eh schon die Picken an dir dran und warten schon auf das erste Glasl Honig, das ist eh klar. Und das ist auch jetzt bei uns so. Mhm. Also für mich selber, naja, sicher gibt es Leute, die schon fragen, und wann gibt es einen Honig, also vielleicht wir das machen. Also für mich ist es ja so, dass es eigentlich sehr organisch ist, das Ganze. Also ich mag mir das anschauen, besonders klein, also es sind jetzt 3 Ableger, die wir haben. Ja. Und dann hast du diese Sträucher gepflanzt, die immer blühen, oder wie das heißt. Mhm. Und dann haben wir die Himbeeren dazu gepflanzt und ein bisschen so Gewürze eben, wie Basilikum und so weiter. Und ich mag das einfach beobachten. Also mich treibt da zum Beispiel überhaupt nichts an in den Verkauf. Im Gegenteil, ich denke mir, es ist schön, wenn ich zum Essen eingeladen bin und ich muss nicht mehr was einkaufen gehen, sondern ich kann meinen eigenen Honig mitnehmen. Das ist doch das Schönste, was ich machen kann, oder? Ja, Also ich meine, wenn ich jetzt nicht gerade beim Imker eingeladen bin. Aber selbst der verkostet es vielleicht mit Interesse. Ja. Weil der hat dann auch wieder ein Gespür und eine Lust zu sagen, ja. Ich meine, ich kann mir zum Beispiel gerade vorstellen, das ist ja bei uns hinter einer Gartentür zum Gehsteig zur Prinz-Eugen-Straße, wenn wir da einfach ein kleines Schüttel aussehängen, Honig aus den Gärten des Belvedere und sagen, und dazu schreiben Freitag 14 Uhr bis 15 Uhr, es wäre da, ist das, sagen wir mal, vielleicht schon Aufregung genug? Und es wird wahrscheinlich wer kommen. Auf der anderen Seite, wenn wir das nur drinnen machen im Schwarzenbergpark, da gingen auch Leute vorbei, die dort den Schlüssel haben. Das wird sie auch einmal herumsprechen, schätze ich. Also ich glaube, das wird sie ergeben. Du musst einfach deinen Weg finden. Also ja. Das ist take it easy, sage ich einmal. Ja. Oder mit einem das würde mir wieder Spaß machen, mit einem Bauchladen durchs Belvedere gehen. Aber ich weiß nicht, wie lange. Glaub ich, kriegst du einen Wickel. Wie lange das geht, bis wir haben. Ob sie lassen, aber ja. Dann praktisch wirklich mit Bauch, mit Hohn und Zigaretten. Die zwei Sachen, gerade auf einem Bauchladen. Nein, noch besser, dann hast du die Trafikanten an oder drauf. Also. Und wuchteln. Wuchteln kann ich nämlich machen. Du, vielleicht gehst du ja. An den neuen Hauptbahnhof und machst einen Bauchladen und sagst, a night and a glass of honey. Stimmt, ja. Ein Teil von unserer Wohnung können wir auch vermieten. Das ist auch mit Airbnb geht das ja, haben wir noch nicht gemacht, aber das... Weißt du, nächstes Jahr wird es ja interessant mit dem Song Contest. Also ja, aber war es, genau. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nicht ins Waldviertel gehe und nachher die Wohnung vermieten tue, derweil in der Zwischenzeit. Nein, gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ja. Weil das ist. Stimmt. Das ist 500 Meter hoch zur Stadthalle. Mhm. Stimmt. Ich hab, war voll doof. Ich habe das einmal gemacht. Und danach musst du renovieren. Nein, ist nicht so schlimm. Ich habe, naja, stimmt nicht ganz. Wenn das Tanz, weißt du, wenn Impulstanzfestival ist, das ist immer ein ganzes Monat und da kannst du deine Wohnung auch vermieten. Echt? Und ja. Bei uns waren dann einmal 8 Inder in der Wohnung. Dann habe ich die Waschmaschine ersetzen müssen und die Mikrowelle. Also es war irgendwie, ja. Was jetzt möglicherweise weniger mit den Indern zum Teil gehabt hat, wie das ist ein Tanzkombo studentischer Art. Und die haben es ziemlich klasse gehabt bei uns. Und wow. Nein, der Lärm ist überhaupt kein Problem. Ja. Und dann sind die Nachbarn irgendwann um 3 in der Früh, haben sie mal gekommen. Sie waren eh total nett, sie haben gesagt, okay, ja, ja. We turn the music down. Aber es war, also es, wir waren schon sehr stolz, dass die bei uns waren, weil das stimmt, waren auch ja. Gute, das waren auch. Die waren. Ja. Habt ihr noch Kontakt zu einer gehabt? Nein, das nicht mehr. Das nicht mehr. Es ist indirekt gegangen über das Impulstanzfeld. Ach so, ja. Okay. Und das habe ich auch noch mitgekriegt, wenn die Kunden oder wenn Leute dann fragen, und wie ist das mit der Varroa? Dann soll man sagen, wir kommen zurecht. Und dann nicht sagen mit Oxalsäure und Ameisensäure und so weiter. Ja, Säure, Honig und so. Da kennen sie die Leute dann auch schnell nicht aus. Kennen sie sich nicht aus. Da genau, sagt man eher, wir kommen zurecht. Und nächste Frage. Ist ein guter Weg, so zu ja. Sagen, ja. Da hätten wir vielleicht auch noch eine Frage an die Dietmar, weil Stichwort Fehler, Varroa-Bekämpfung. Da wird dann ja immer heiß und kalt, wenn man in den Foren liest, wann irgendein Anfänger wieder schreibt, dass er zu viele Varroa-Milben jetzt sieht oder ein Volk gestorben ist deswegen und der wird immer ziemlich zerzaust. Also einige freundliche Menschen ja. Sagen dann schon, was besser gewesen wäre. Und jetzt machen wir das doch gleich so. Bei uns war es so, wir haben 3 Ableger gekriegt im Juni, Anfang Juni, Ende Mai und mit diesem Einschub hat man immer geschaut, gibt es Varroa-Milben, die runterfallen und das war ganz wenig oder nix. Eigentlich ganz lang nix. Mhm. Und irgendwann einmal im September waren es dann plötzlich pro Tag 5, glaube ich, oder 10, wo man gesagt hat, hoppala, jetzt muss was passieren, weil vorher hat man immer gemerkt, ist das Argument, wenn die Diagnose ist, es fällt nichts runter, muss man nichts tun. Dann in dem Moment, wo dann viel runtergefallen sind, ja. Und wie wir das bemerkt haben, haben wir dann 5 Wochen lang oder 4 Wochen lang Apilife war, diese Plättchen ja. Mit Thymol, jede Woche eins reingelegt, einmal auf die zweite Zage, einmal auf die erste. Und das letzte haben wir jetzt drinnen lassen, das ist jetzt schon 2 Wochen her. Und jetzt ist es so, fallen pro Tag in dem einen vielleicht, keine Ahnung, 2, 5 runter. In dem anderen allerdings vielleicht 10. Wie viele Fehler haben wir gemacht? Na, wir warten jetzt auf den Frost, oder? Du hast einmal, im Prinzip hast gar keine Fehler gemacht. Du hast nur mit Apilife Vark behandelt, also ja. ohne Ameisensäure. Nein, weil da war nichts da diagnostisch. Da ja. War nichts, weil wenn man dachte, Ameisensäure ist jetzt wirklich ein Eingriff, der stark ist, aber wenn ich diagnostisch nichts feststelle, warum würde ich stark eingreifen? Brauche es nicht. Du hast die Völker relativ spät gekriegt. Ja. Da hast du natürlich die Varroa-Entwicklung, die hat sich verschoben. Nach hinten? Nach hinten sozusagen, ja. Warum? Und im Herbst. Ja, weil am Anfang durch die Ableger relativ wenig Varroen drinnen okay. Sind, ja. Mhm. Und in den Herbst eine natürlich sind auch Völker zusammengebrochen in der Umgebung. Also dann können die, oder es können Bienen mit Varroenmilben um ein dummes vagabundieren, die dann bei dir zum Beispiel zukehren oder deine Bienen holen sich eben deinen Honig. Meinen Honig oder sowas, ja. Also und kommen mit Varroa-Milben am Buckel sozusagen wieder zurück nach Hause. Mhm. Das nennt man so die Reinversion. Ja. Solche Sachen hast du im Herbst dann oft einmal gegeben. Okay. Ja, das, du hast im Sommer relativ wenig Abfall und im Herbst wunderst du dich auf einmal, dass auf einmal plötzlich so viele sind. Ja. Du kannst jetzt nur warten, bis die Bienen sozusagen brutfrei sind. Auf dem Frost. Es ist so 21 Tage nach dem ersten Frost. Bis jetzt war noch nichts mit Frost. Ja. Bienen werden trotzdem relativ zurückgehen, sozusagen. Notfalls muss man halt so das kleine bisschen, was noch Brut ist, vielleicht ausschneiden oder so. Ja, also aber wann würde ich das feststellen? Ob nur ein bisschen Brut, weil ich traue mich, ich will jetzt eigentlich nicht reinschauen, weil es immer heißt, man sollte in Ruhe lassen. Wenn es irgendwie ist. Oder sie haben sich schon sehr zusammengezogen. Also es ist wenn ich unten reinschaue, sehe ich kaum mehr was. Ja. Also sie dürften schon wirklich in dieser Wintertraube. In der Wintertraube sein. Was hast du denn für Beutensystem? Zander, jetzt zwei Halbzagen oder wie sagt man, Flachzagen übereinander, aber im nächsten Jahr werden wir dann Jumbo nehmen. Aha, ja. Die wir dann drunter schieben und das von oben reinwachsen lassen. Ja. Naturbau. Das heißt, jetzt habt einfach, jetzt haben wir zwei Halbzwergen, in der unteren Halbzwergen sind praktisch die Brut und in der oberen ist das eingelagerte Wintervorrat. Mhm. Wenn es einmal wärmer ist, kannst du mal kurz reinschauen, ja, dass da Seitenwabe außer und dann tust du einfach vorschieben ein bisschen. Viel Brut. Und dass du dann schaust, kommt ein Brut daher, ja oder nein. Ja, also. Und wenn du oben siehst, dass oben nur Winterfutter ist, dann musst du es halt notfalls unten machen. Aber das machst du, wenn es wieder mal so warm ist, jetzt, was weiß ich, wenn es mal 10 Grad oder was hat, dann kann man kannst du es so noch weiter machen. Wenn es zu tiefe Temperaturen hat, also unter 10 Grad, die das nicht machen, weil die Gefahr groß ist, dass da Bienen runterfallen, die erstarren nachher, wenn es kalt ist. Und kämen nicht mehr auf. Also das ist schon drum, da kannst du auch Königin versauen damit, eventuell. Das ist es nicht wert, ja. Also aber wenn Brut ja, dann was mache ich dann? Und wenn Brut nein oder kaum Brut, ein bisschen was ausschneiden kann man? Ein bisschen Brut kann man ausschneiden, wenn es sein sollte, ja. Und dann kannst du mit Bienen wohl behandeln zum Beispiel. Das ist die Oxalsäure praktisch. Da haben wir jetzt mal Flaschen gekauft, die ist bereit, die wärmt man auf das und träufelt rein. Die Oxalsäure, die nach der neuen Verordnung jetzt genehmigt ist, sozusagen. Und wenn noch zu viel Brut drinnen ist, dann geht da nichts, weil die wirkt nicht in die verdeckelte Brut rein, die Oxalsäure? Die Oxalsäure wirkt nicht in die verdeckelte Brut rein, genau. Dann kann man nur hoffen, beten und eine Wetterkerze warten, dass es ein bisschen das Köder wird und dass dann mit der Brut zu Ende geht, sozusagen. Weil letzten Winter haben die Bienen doch durchgebrütet, oder? Habe ich gehört. Oder so gut wie? Sie haben zumindest relativ früh angefangen. Ja, okay. Ja, also ich habe das mit dem Durchbrüten. Wichtig ist, dass die Bienen bei uns einfach dass eine Pause machen. Das ist einfach wichtig für die Varroa-Behandlung. Sie haben letztes Jahr, beziehungsweise früher schon bemerkt, dass die Bienen sehr wohl im Jänner schon wieder anfangen, egal wie kalt es ist. Hm. Ich glaube, dass nämlich die Bienen auch nicht lichtgesteuert sind. Ja, mit der Zunahme der Tageslichtlänge fangen sie einfach kommen an, sie in den Schuss. Egal was ist. Ja. Einen Monat haben wir noch mit abnehmender Tageslänge. Genau. Okay, das heißt, und dann mit Oxalsäure und das ist dann praktisch die sogenannte Restbehandlung. Das ist dann die Restentmilbung, und dann, dann startet man ins Frühjahr und hat dann relativ wenig Milben drinnen, sozusagen. Das ist die Restpopulation. Die Ausgangspopulation im Frühjahr soll so nieder wie möglich sein. Dass es relativ lang dauert, dann bis wir in den Bereich der Schadschwelle dann kommen. Ja. Das ist jetzt sehr wissenschaftlich ausgedrückt. Exponentialfunktion eher. Exponentialfunktion, genau. Du sprichst mit Mathematiker. Ja, nein, es ist eine Exponentialfunktion. Und du kannst natürlich dann unterm Jahr, wenn du merkst, die Ausgangspopulation war zu hoch. Mhm. Ja, ich habe irgendwo bei 2000 Milben zum Beispiel die Schadschwelle drinnen. Mhm. Dann muss ich halt einfach durch Ablegerbildung zum Beispiel die Milbenpopulation wieder runterbringen. Ja? Da wird die Exponentialfunktion angeschnitten und fährt dann wieder runter auf ein bisschen und dann geht's dann wieder auf. Exponentialfunktion, liebe Ingrid, ist die Funktion, für die wir alle kein Gefühl haben. Und zwar ist es üblicherweise linear. Die nach oben. Genau, ja, und zwar die brutal nach oben. Die lineare Funktion ist praktisch, ich arbeite doppelt so viel, kriege ich doppelt so viel Geld. Ich arbeite viermal so viel Geld. Mhm. Und die Exponential steigt einfach viel brutaler an. Das ist dann einfach gleich zehnmal so viel Geld, wenn ich doppelt so viel arbeite und so. Und das heißt einfach, jede Milbe, die da ist, wenn man die sagt, die verdoppelt sie, haben wir 1, 2, 4, 8, so wie am Schachbrett, dass das einfach brutal schnell mehr wird. Das, was man von den Ratten ja auch behauptet, oder? Wenn du eine Ratte siehst. Ja. Mhm. Was auf jede Ratte sind 100, die du nicht siehst. Ja. Achso, ja, genau. Das war jetzt die richtige Nachhilfe in Mathematik sozusagen. Anschauliche Nachhilfe in Mathematik. Wahnsinn. Wann gehst denn du eigentlich zu deinen Bienen im Daniel? Gehst du da jetzt noch hin? Ja, ich muss jetzt dann, jetzt die Woche habe ich jetzt noch keine Zeit, also nächste Woche werde ich dann mal hinschauen wieder. Schauen, wie es einer geht, was oben los ist. Ob alles passt, ob der Wind noch nichts verblasen hat und so weiter und so fort. Ja, also kein Waschbär eingedrungen ist. Waschbär am Daniel ist eher selten. Du, die haben ein Schiff oben auf dem Dach. Wie das Schiff da aufgekommen ist, möchte ich gar nicht wissen. Und wer es so verbogen hat vor allem. Wann das Schiff gelandet ist, ja. Also, ja. Das muss ja schon ewig oben sein. Seit der letzten großen Flut. Mir tut es jetzt mal weh, wenn ich das Schiff sehe, dass ich denke, man, das war schon ein schönes Boot gewesen. Ja, wenn man das, Arbeit muss das sein, das Boot so herbiegen? Na gut. Dietmar, wir sollten dieses Gespräch nicht beenden, ohne dich gefragt zu haben, was du in Äthiopien gemacht hast. Weil das wäre schon noch einfach von meiner Neugier her eine große Sache. Von deiner Neugierde her, ja, das war ja das, was mich gejuckt hat. Die Neugierde, wie schaut eine äthiopische Biene aus? Ja, also ich will einer äthiopischen Biene in die Augen schauen. Das war eine Ausschreibung damals, 2004, glaube ich, war das, von der Bergbauernvereinigung. Der äthiopischen oder der österreichischen? Die österreichische Bergbauernvereinigung. Okay. Ja, das war sozusagen der Gegenpol zu Bergbauern, zu Bauernbund und solche Sachen. Das waren die Bergbauern. Aha. Die Bergbauernvereinigung, die sind so ein bisschen so alternativ, bodenständig, Förderung des kleinen Landwirtes und so weiter. Also kritische Hinterleuchtung der Durchleuchtung der Bauernpolitik und so weiter und so fort. Ja, mit oder ohne Permakultur? Ich glaube, da scheiden sich auch noch die Gruppen. Das also, weiß ich jetzt nicht, ob die Permakultur da dabei ist. Also Permakultur geht manchmal vielleicht ein bisschen ins Esoterische ein. Genau, also die sind schon bodenständig. Okay, das sind wirklich bodenständige Bauern dort und Bäuerinnen, die dort arbeiten. Und die haben eben immer wieder so Kontaktreisen gehabt. Ja. Also zum Beispiel haben wir so mal eine Reise gehabt nach Burkina Faso. Mhm. Und von daher habe ich eine Freundin in Tirol, die war damals mit. Mhm. Beziehungsweise die sind dann Leute im Gegenbesuch, sind die Leute eben aufgekommen nach Tirol und haben bei denen dann auch übernachtet. Und von daher habe ich das einfach sehr positiv in Erinnerung gehabt von der Geschichte her. Die Geschichte dieser Reise, dieser Austauschreisen. Mhm. Und dann sehe ich plötzlich auf einer Seite von den Bergbauern, ja, wir fahren nach Äthiopien, Austauschreise nach Äthiopien. Boah, haben wir gedacht, super, ich möchte, da muss ich mitfahren, ja, also ich möchte einer äthiopischen Biene in die Augen schauen. Auf gleicher Höhe? Auf gleicher Höhe, super. Und je näher, das gekommen ist, umso mehr hat es mir dann angefangen, naja, soll ich wirklich fahren? Das kostet so viel wie ein neuer Schleider. Und du brauchst dann, was weiß ich, wie viele Impfungen, was da vorgeschlagen werden und so weiter. Also dann ist man schon ein bisschen, hat man ein bisschen knierwach ist man geworden, ja. Und irgendwann hat meine Frau dann gesagt, du Trottel, wenn du nicht jetzt bald fährst, wenn du jetzt nicht bald impfen gehst, nachher brauchst du gar nicht mehr fahren oder sowas, ja. Und hat mir zugeredet wie ein kranker Hund und dann habe ich mir gedacht, tack, alles durchgezogen und dann haben wir Vorbereitungstreffen gehabt und so weiter und ich bin dann runtergefahren, also runtergeflogen mit einem irrsinnigen Bauchweh, weil die Flügel von dem Flieger, die haben gewackelt da draußen, also ich habe keine Ahnung gehabt, haltet das oder nicht, ja. Also ich bin nicht allzu sehr flugtauglich sozusagen oder flugerfahren. Auf jeden Fall sind wir dann unten gelandet, da in Addis Abeba, und haben uns die Stadt angeschaut, also ich war fasziniert davon, ja. Also das war so dieses Ankommen in ein Land, das du eigentlich nur vom Atlas her kennst, vielleicht einmal, nicht einmal mehr vom Fernsehen oder so, ja, sondern vom Atlas, von Geschichten über Hungersnöte, über Krieg und arme Leute und das, da sterben die Kinder davon und Haile Selassie. Und was? Und plötzlich war Haile Selassie. Haile Selassie, der Kaiser. Da bist du okay. jung. Okay, gut. Der letzte Kaiser von Äthiopien. Okay. Und plötzlich bist du aber plötzlich da, ja. Und ich habe gewusst, ich komme, wir haben als Ziel haben wir gehabt an die Gegend um Gondar. Gondar ist im Hochland von Äthiopien, also Addis Abeba liegt auf 2500 Meter ungefähr. Und Gondar ist auch in dem Bereich, in der Nähe vom Tanasee, also Quelle des Blauen Nils. Und ich habe gewusst, ich komme zu einem Bauern, der Imker ist. Ja, also das wollte ich eigentlich haben. Mhm. Ich wollte mir die Imkerei in Äthiopien anschauen. Mhm. Ja, und dann haben wir uns natürlich auch sehr viel Addis selber angeschaut. Wir haben uns ein paar Ortschaften angeschaut, wie Lalibela zum Beispiel. Lalibela ist einfach so ein Zentrum der Geistlichkeit, sozusagen der Religiosität, so wie Mariazell vielleicht für Österreich eine Bedeutung hat, so hat Lalibela für Äthiopien einfach die Bedeutung. Welche Religion ist das? Muslimisch? Christlich-orthodox. Ah, okay. Äthiopische Juden gibt es nämlich. Äthiopische Juden gibt es. Es gibt in Äthiopien eben ganz Christen, die orthodoxen Christen. Es gibt Muslime und es gibt jüdische Religionen. Mhm. Und es gibt Naturreligionen im Süden. Mhm. Und die kämen bis jetzt an und für sich, was man so gehört hat, kämen sie an und für sich sehr gut miteinander aus. Mhm. Solange nicht von außen irgendwie gezündelt wird. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, ich war dann eine Woche auch bei meinem Bauern sozusagen. Oder war es knappe Woche, oder sind wir bin ich bei den Bauern gewesen. Und der hat mich einmal dumm geführt und wir sind so weit alles zu Fuß einmal dumm gegangen in der ganzen Umgebung von Bauernversammlung bis zu einem Imker und der hat mir seine Kierzeug, also er hat schwarzbunte Kühe gehabt oder eine schwarzbunte Kuh gehabt mit Kalbe aus einem Zuchtprogramm vom Staat her, er war so ein Multiplikatorbauer, hat mir gezeigt, wie sie da im Getreide ernten, wie sie Teff ernten, wie sie Teff, das ist ein Hirseort, das Hauptgetreide und für sich in Äthiopien, von der Tradition her. Hat mir gezeigt, wie sie da eine Molkerei bauen wollen, um einfach die Milch zu verarbeiten. Und ja, ich habe mich dann hab mir zeigen lassen, wie man die Injera macht, das sind diese Fladen, die sie in Äthiopien eben haben und so weiter. Also da haben die Frauen vor einem Blick geschaut, dass ich mich fürs Essen kochen interessiere. Und ja, es war eine sehr tolle Geschichte an und für sich. Und ich habe eben auch vor allem beim Imker Beutensysteme gesehen, aha, wie zum Beispiel die Topperhaif. Ja. Ich habe die traditionellen Beuten habe ich immer wieder beobachtet, also die geflochtenen Röhren, die am 30 Meter auf die Eukalyptusbäume oben hängen, wo einfach traditionell die Bienen gehalten werden, wo dann zur Erntezeit die Röhren runterkommen, die ganzen Bienen alles ausgeschnitten wird, der Honig dann eventuell gepresst wird und durchgesäit oder der Honig wird als Ganzes noch in den Sudan vermarktet oder sie machen Met draus, also ein Tetsch, wie sie es dort nennen. Da haben sie eigene Kaffeehäuser oder Tetschhäuser, bei uns darf man Kaffeehaus sagen, dort sagt man Tetschhaus, wo man eben süßen Tetsch kriegt und einen alkoholischen, ja, wo es auch Tanz gibt und so weiter. Also Topperhaif ist sozusagen die modernere Version? Genau, Topperhaif ist die moderne Version, die einfach durch die Entwicklungshilfe nach Afrika gekommen ist, ja, von Kenia, Tansania bis nach Äthiopien, also das ist eine Oberträgerbeute. Ja, also Oberträgerbeute, hat das auch Rähmchen? Oder? Das hat nur Holzleisteln, oben aufliegende Holzleisteln, die Seitenwände sind schräg und dadurch bauen die Bienen nichts an und der Wabenbau bleibt aber dadurch beweglich. Ja, das ist ein ganz spannendes... Beweglich zum Einschauen praktisch. Zum Einschauen, du kannst einfach die Honigrämchen rausnehmen, ja, den Honig ernten, ohne dass das Brut Nest irgendwie beschädigen tust. Ja, bei den Brutröhren, die auf den Bäumen oben hängen, bei den Honigröhren, da musst du den ganzen Wabenbau ausschneiden, bis du mal zu hinten irgendwo zum Honig dazu kommst. Und da wird das ganze Volk mehr oder weniger zerstört. Ja, das ist nicht nachhaltig in dem Sinn. Ja, es werden zwar dann wieder irgendwelche Bienen einziehen, aber das ist halt, ja, ziehen sie ein, ja oder nein. Und bei der Topperhive hat noch den Vorteil, die wird da drunten aus geflochtenen Zweigen gemacht, wird dann mit Kummist verstrichen, ja, isoliert sozusagen, und dann werden einfach Holzleisteln oder Holzzweige zurechtgeschnitzt, die oben draufgelegt werden, wo die Bienen dann ihren Wabenbau drauf machen. Das heißt, ich brauche keine Hobelmaschinen, ich brauche nichts mit Millimeter und so weiter, wenn wir es bei unseren Bienenkisten haben. Ja, bei uns geht es ja um, ob das jetzt 42,5 mm hat oder 42,7 mm hat. Ja, das sind ja, die Opa greift sich aufs Hirn und denkt, die haben keine anderen Probleme. Ja. Und hast du von dort auch was mitnehmen können für die Imkerei? Ich habe mir das System der Topperhive mitgenommen und habe eben selber dann auch mir so ein Topperhive gebastelt und habe momentan zwei im Betrieb. Also, wobei ich nicht die Topperhive nicht zum Honigernten hernehme, sondern es ist einfach das ein Zeichen, ich habe von denen unten auch was gelernt. Ja, also die haben ja uns, wir waren, ich glaube, 14 Leute sind wir gewesen, was runtergefahren sind. Sie haben uns ja immer gefragt, was machen wir richtig? Weil es waren lauter Bauern, für sich Leute aus der Landwirtschaft, und die wollten immer wissen, was machen wir richtig, was sollten wir besser machen und so weiter. Und ich habe gesagt, ey, ich komme jetzt 14 Tage daher und ich bin eine Woche bei dir. Ich muss erst einmal ankommen. Ich kann nicht sagen, was es richtig macht, was falsch macht. Aber ich habe was abgeschaut von euch und ich habe von euch auch was gelernt und habe das als Lehrstück sozusagen von unten mit aufgenommen. Und ich liebe sie nach wie vor heiß. Also es ist, warum? Weil es einfach so, erstens einmal die Geschichte, was dahinter steckt, ja, dass da die Geschichte dahinter steckt vom Asana, bei dem ich war, bei dem ich die kennengelernt habe, wo ich die Waben außernehmen habe, kennen das erste Mal, ja, also Glück gehabt, dass nichts passiert ist, dass mir die Wabe nicht abgebrochen ist, weil sie, die muss man sehr vorsichtig handeln, ja, ein vorsichtiges Handling haben. Und das Zweite, dass das einfach so toll ist, die Entwicklung der Bienen in diesem Naturwabenbau zu verfolgen. Mhm. Ja, wie sie so als kleine Zungen ohne irgendein Hilfsmittel anfangen, da ihre Waben zu bauen, und dann wird die immer größer und wechselt dann aufs nächste Rammerli um, auf die nächste Holzleisten und so weiter. Also erst später bin ich dann draufgekommen, dass es zum Thema Topperhive eigentlich eine große Community gibt, in Amerika vor allem. In Amerika, England, da gibt es sehr viele und alle möglichen Konstruktionen davon, mit schrägem Dach und ohne Dach und das so weiter. Das haben wir gesehen in dem englischen Imkerbuch, kannst du erinnern. Ja. Die haben aber nicht die Kanikabiene in Äthiopien. In Äthiopien haben sie irgendwas anderes. Da haben sie eine äthiopische Bergbiene, glaube ich, ist das da drunten. Ja. Sie ist relativ, die äthiopische Biene da drunten, die war relativ ruhig an und für sich, hat ähnlich ausgeschaut wie unsere. War nicht, was weiß ich, wie aggressiv. Also ich habe das Volk, ich habe das Volk aufmachen dürfen. Und die Einheimischen sind alle immer weiter weggegangen. Und ich in meiner Naivität habe das Volk einfach so, wie man es halt bei uns gewohnt ist, einfach mal aufgemacht und einmal Waben auf Zeiten, oder nicht, wer die einzelnen Waben auf Zeiten tun, und dann reingeschaut und so eine Wabe rausgenommen. Und die waren hinten nachher, habe ich es dann gefragt, die waren ganz baff, dass ich da keinen Schutzschleier genommen habe und keinen Rauch und gar nichts, sondern einfach so, also, boah, der traut sich was auf die Art, also. War vielleicht ein bisschen naiv, es gibt nämlich auch andere Bienen in Afrika, die zum Beispiel, wenn man sie stört, einfach Fluchtschwärme ausbilden. Ja. Die einfach, wenn sie merken, da kommt jetzt jemand, der geht mir auf die Nerven, das will ich nicht, dann packen sie zusammen und boschen einfach ab. Ja. Aber nicht auf die Nerven. Nein, aber das gibt auch die andere Variante, weil ich war im Südsudan, da haben wir Projekte von der Caritas. Ja. Und da haben sie uns gesagt, dass sie eben mit der Imkerei anfangen wollen, aber die Leute so viel Angst haben vor den Killerbienen. Also das ist eine riesen Angst vor Bienen, nämlich wirklich da ist, dass es so Bienen gibt, die sich auf Menschen stürzen. Das sind, ist die Sukulele, Suko irgendwas, wie sie heißt, im Südsudan unten, genau. Da wollte ich ja gerade die Überleitung machen, dass die Ingrid als Caritas Fundraiserin immer wieder Projekte besucht, wo Projekte gefördert werden. Und die Ingrid eben dort war, wohin der Honigwein verkauft wird. Nein, plötzlich die Waben verkauft werden, nämlich im Sudan, im Südsudan. Ja. Nein, in Südsudan werden sie es nicht verkaufen, von Äthiopien wahrscheinlich. Naja gut, vielleicht an die Reichen, die gibt es auch im Südsudan. Und du hast ja dort auch mit Bauern, Bauern getroffen. Ja, also da gibt's, wir haben so einen Landwirtschaftsverantwortlichen, der quasi den Anbau, das Wissen, was verloren gegangen ist, eigentlich über Anbau in landwirtschaftlichen Projekten durchgeht. Und da ist unter anderem auch die Imkerei ein Thema. Aber da ist auch ganz stark das Thema, dass halt quasi aus China und teilweise auch Indien einfach sehr viel Industrie reindrängt und diese ganzen Wälder und die ganzen Rohstoffe und alles. Landgrabbing, wie man das Land, nennt. Ja, genau. Chinesen bauen die Straßen. Ja. In Äthiopien selber. Ja. Und das ist halt ein Riesenproblem, weil die Leute, die haben halt einfach jahrelang Bürgerkrieg, die haben die Fähigkeiten des Anbaus eigentlich verloren. Die wollen zum Beispiel auch keine Viehwirtschaft. Weil ganz lang, also gerade da, wo ich war, ich war im Gebiet Tambora-Yambio, das ist an der Grenze zum Kongo. Und da haben sie sogar die LRA gehabt. Das heißt, wenn sie. Ist was? Ist LRA? Das ist was? Lord Resistance Army, wo sie die Kindersoldaten auch akquiriert haben, wo also wirklich massakriert wird. Wahnsinn. Im großen Stil. Und da warst einfach, wenn du ein Tier gehabt hast, wie eine Ziege, was ja wunderbar zum Überleben ist in Afrika. Das war das Schlimmste, weil das haben sie da als erstes genommen. Ja. Mhm. Das heißt, also Viehwirtschaft, da ist einmal gar nichts zu machen im Südsudan. Also nur langsam mit den Händeln vielleicht. Ja. Aber eben über Anbau. Und da muss halt alles wieder erlernt werden. Ja. Also, dass man nicht abbrennt zum Beispiel. Ja. Das war ganz viel, dass das immer noch abbrennen. Mhm. Ich habe jetzt gerade vor kurzem mit dem Urban Der ist auch im Südsudan. Genau, der ist im Südsudan, der ist eher in der Umgebung der Hauptstadt Juba, oder? Ich weiß nicht genau, wo er umgeht. Also Urban who? Urban? Urban, wie heißt du denn noch? Hannes Urban. Wer ist er? Der macht auch so, also im Südsudan haben sie ein Projekt. Okay. Oder ein Projekt, also ja, wo sie auch mit Bienen arbeiten, versuchen. Ist ein Imker oder es ist ein bekannter Bauer? Wie kann ich jetzt? Nein, ich glaube, er ist eigentlich ein Unternehmer, gell? Okay. Und aus irgendeinem Grund hat er den Südsudan auserkoren. Irgendwie ist er mal auf die Decke gekommen und dann hat das als seine Aufgabe gesehen, dafür irgendwas aufzuziehen. Also medizinisch, ausbildungsmäßig und er zerreißt sich auch wortwörtlich, kann man sagen. Also und tut sehr viel. Und mit dem bin ich irgendwann ins Gespräch gekommen und vor kurzem habe ich mir einen Autoklaven verschafft, der sonst in den Sperrmüll gegangen wäre. Und der hat gesagt, oh, super, ein Autoklav ohne irgendwelche Chips und Mikrodinger drin, ja, denn sowas können wir brauchen. So ein Druckbehälter ist das, oder? Das ist zum Desinfizieren zum Sterilisieren von medizinischen Geräten. Mhm. Und der hat mir eben erzählt, dass bei mir und eben die Imkerei eben auch schon spannend wäre, aber die Bienen einfach so schnell wegfliegen. Die immer schnell Schwärme machen und dann sind sie wieder weg und dann muss man wieder warten, bis sie nicht zurückkommen. Beziehungsweise, dass eine irgendeine Plantage wieder abbrennt ist, weil die Nachbarn eine Feier gemacht haben und das Feuer dann nicht unter Kontrolle gebracht haben. Der große Smoker. Der große Smoker, ja. Ist natürlich so Traditionen, die muss da mal irgendwie ausmerzen. Einmal, wie hat denn der äthiopische Honig geschmeckt? An und für sich gut. Er war ein bisschen dünner von der Konsistenz her, war dünner. Wir haben ein bisschen das Problem gehabt, das habe ich so ein bisschen gesehen, dass du eigentlich einen äthiopischen Honig so am Land außen fast nicht gekriegt hast. Die haben den meistens gleich einmal irgendwann so Honigwein verarbeitet, weil er einfach von der Haltbarkeit her ist. Ja, also da ist noch relativ viel zu machen. Sie versuchen es ein bisschen mit der Königinnenzucht, dass sie da ein bisschen arbeiten. Also das geht mit der Bergbiene in Äthiopien, geht's, weil die ruhiger ist. Ja, also alleine die Glaseln aufzutreiben. Also ich habe geschaut, in der Gegend von Gonder ob man Glaseln kriegt oder es gibt viele Hotels dort, aber du hast nirgends einen Honig gekriegt zum Kaufen. Ja? Also ich habe letztendlich einen Honig dann in Gonda, glaube ich, am Flughafen habe ich dann einen erwischt. Okay. Und Ingrid, im Krem, Südsudan, hast du gesagt, wäre eine Möglichkeit oder ist auch nicht vorhanden? Ich habe diesen einen Bienenstock eben auch im Baum. Das war so eine Röhre, aber die war nicht 30 Meter lang, die war vielleicht. Nein, ich sage 30 Meter 30 in der Meter Höhe. Hoch. Ja, das war der so. Eukalypt ist überzeichnet ein bisschen. Ja. Äthiopien hat ja fast nur noch Eukalyptusbaum. Ja. Und die sind ganz oben irgendwo. Ja. Das habe ich ein Foto gemacht von so einer Röhre. Also das wird gemacht. Naja, es, sagen wir mal, der Landwirtschaftsbeauftragte weiß natürlich auch um die Wichtigkeit der Imkerei und versucht das, aber es. Also jetzt nicht im Rahmen eines Caritas-Projekts. Also da sind wir froh, wenn sie einmal am Boden anbauen. Mhm. Und du hast gesagt, Musik gibt es keine. Musik? Nein, weil die Armut so groß ist einfach. Also so dieses. Ach so, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, Musik zu machen, weil sie gar keine Zeit haben zu musizieren. Ja, ich meine, wobei dieses Gebiet ja noch relativ fruchtbar ist, aber dann, wenn du eben Richtung Juba gehst, dann wird es einfach mager. Nein, einfach von der, das ist eine traumatisierte Gegend, wo einfach noch nicht musiziert wurde. Nein. Das wird wahrscheinlich in Äthiopien, keine Ahnung, Musik war sicher ein Thema, oder? Ja, sicher. Ja. Nein, Äthiopien, wenn da. Immer in Addis Abeba gibt es eine Jazz-Szene, ja, da gibt es eine eigene Musikrichtung da drunten, ja. Also ich glaube, es gibt da im Südsudan Ecken, wo die Reichen halt sind, aber in der Regel hast du das nicht. Die Kinder haben halt auf der Straße einen Sessel in die Schuhe eingetragen, weil sie sonst am Boden hätten sitzen müssen. Also das sind halt irgendwie andere Geschichten. Ja. Ich glaube, wir müssen runter. Danke, Dietmar. Super. Das war's. Das war's. Ich glaub, danke, wir könnten noch ganz lang weiterreden. Ich habe noch zwei Enkelkinder, die kommen. Frag nur nicht einen Imker irgendwas, du kommst nicht weiter. Ja, der fragt, der fängt vom Kleinsten, fängt an, geht und du landest dann irgendwo, ja, also im Nirvana. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast. Also ich habe dich kennengelernt und habe mir gedacht, mit dir möchte ich gern reden. Schauen wir, was rauskommt. Und dadurch, dass wir mit dir gesprochen haben, auch über die Vermarktung und einfach wirklich über dieses Thema, können wir uns das sehr viel besser vorstellen, was uns auch im nächsten Jahr dann erwarten wird. Du musst da einfach bei der Vermarktung sagen, ich hab das auch erst gelernt, ja. Du musst zum Honig eine Geschichte dazu bringen. So, ein Honig, den hast du im Supermarkt, ja. Aber du musst dein, mit den Kampfbienen, ganz bewusst, ja. Also Schwarzenbergsche Kampfbienen, da. Jetzt sind wir gespannt, wie sie das entwickeln wird. Ja. Hinterfahren, was der Schwarzenberg für eine Stellung hat. Ich werde mir einen Polster einstecken und werde sagen, der Honig hat die Potenz erhöht. Eins wollte ich noch fragen. Es ist mir nicht gelungen, jetzt von deiner Sprache her herauszufinden, aus welchem Landstrich du kommst in Tirol. Österreich. Aber du hast es gesagt, Tirol. Aber wo genau, in Tirol? Ich komme aus Tirol. Ich komme aus Jembach, genau. Aha. Ja. Bin aber im Prinzip schon länger in Wien, als ich eigentlich in Jembach gelebt habe. Warte mal geschwind. Man hat mich gezwungen, die Städte zu lernen. Brixleck, Gramsach, Kundl, Jörgl, Wörgl, Jenbach ist wann? Also, wie geht's los? Zuerst geht einmal Wörgl. Wörgl? Wörgl, Kundl. Kundl, Brixleck, Gramsach, Brixleck. Brixleck. Dann kommt Jenbach. Jenbach, genau. Das ist dort, wo man. Am Inn, alles am Inn. Genau, das ist dort, wo man umsteigt ins Zillertal oder ins Achental, sagt meine Frau aber, ja. Okay. Das ist einfach ein alter Industrieort aus dem Mittelalter im Prinzip, also Jembacher Werke sind Begriff gewesen. Jetzt ist es General Electric sozusagen, also das ist auch. Ich habe die Wolga-Kraftwerke lernen müssen, Iwankow, Uglitsch, Rybinsk, Tscheboksary, Kubitschek und dann das Rückhaltebecken vor Moskau. Das braucht man aber. Das, ja, ich denke schon. Das ist wichtig. Das haben sie mir aber nie erzählt, dass man das braucht. Wenn du bei der Millionenshow dabei bist und das wird gefragt und du schierst daher, dein Assinger Holzhaus zu Socken, der steht daneben. Ich danke meinem Geografieprofessor, der mich da so vorbereitet hat. Ich danke dem Dietmar. Gern. Ich danke dem Dietmar und der Ingrid. So, und jetzt auf nach Niedersachsen zu Ingo Hamann. Er lebt in einem kleinen Dorf, in einer kleinen Stadt, ungefähr 6.800 Einwohner in der Nähe von Hildesheim in Niedersachsen. Hallo, hallo. Hallo, Lothar. Ah, das ist eine super Qualität, großartig. Ja, ich habe alles aufgesetzt und habe selbst noch das dicke Netzwerkkabel rausgelegt. Mein liebes Kind, so gut funktioniert Skype. Jetzt das geht, wenn man sich Mühe gibt, funktioniert es. Bravo. Also mal viele Grüße aus Wien. Das ist ganz toll, dass du dich gemeldet hast. Hallo. Ich find's auch super cool. Wir leben hier in so einer Gegend. Wir zählen uns schon zu den Norddeutschen. Und ja. du musst hier im Ort mit den Leuten reden. Wenn die dich kennen, ist ja, alles ja. gut. Super. Und wir sind hier 7000 Leute in der Gemeinde. Mhm. 60% sind über 60. Und viele noch drunter. Und, sage mal, mit den Bienen. Das ist, also ich habe hier, wir sind ein etwas größerer Freundeskreis. Wir sind immer so 10 Pärchen mit 2 bis 5 Kindern jeder. 10 Pärchen mit 2 bis 5 Kindern, ja, genau. Das heißt, es sind einmal 20 Erwachsene und ja. So 20 Kinder bis... ja, noch ein paar mehr. 20 bis 50 Kinder. Also, genau. Okay, ja. Hier ist richtig was los, wenn wir uns alle treffen. Ja. Und da sind halt viele, wir sind vor 9 Jahren, glaube ich, hierher gezogen. Genau, vor 9 Jahren. Und, woher? Aus Hildesheim direkt. Okay. Also ich Hildesheim ist lass mich schätzen, 50.000 Einwohner? Oh nee, die haben gerade den Großstadtstatus aberkannt, knapp unter 100.000. Ah doch. Ja, Hildesheim ist Kreisstadt hier und ist sehr nah an Hannover, deshalb macht es das nett zu wohnen, weil es ist billig und man braucht nur 20 Minuten nach Hannover. Hildesheim, sag ich schon. Niedersachsen ist eins der Bundesländer, was ein Mittelgebirge hat, also Aha. den Harz. Mhm. Da wohnen wir hier eine Stunde von weg. Das heißt, wenn ich mein Mountainbike, entweder fahre ich hier im Hildesheimer Wald, wir haben auch Höhenmeter bis 500, 600, das ist natürlich nichts gegen die Alpen oder so. Ja. Aber man kann dann eine Stunde fahren und dann ist man am Rand des Harzes. Und Nationalpark gibt es ja. Genau, dann kann man da rumdüsen und zum Brockenhoch sind immerhin 1000 Meter Höhe. Und das kann man, oder wir haben auch niedersächsische Nordseeküste. Ja, und eben. Inseln, eben. Ne? Also, und die Windrichtung muss man beachten, oder? Das soll man nichts falsch machen insgesamt. Ja, da musst du schon gucken. Das ist okay. Also, das heißt, ich sehe jetzt ein bisschen auf Google Maps nämlich praktisch, also wenn ich von Hannover nach Hildesheim fahre und dann noch in den Wald, dann bin ich in Diekholzen dort, wo genau. du bist. Das ist so eine große Lichtung im Wald. Ja. Und, das ist auch sehr schön. Wir sind nämlich, ich brauche 100 Meter, dann haben wir einen kleinen Rodelberg, wo ja. man Schlitten fahren kann im Winter. Morgen gehen wir wieder laufen, wir haben so eine Lauftruppe. Großartig, also, ja. Oder wir fahren Mountainbike, morgen ist Laufen dran. Und dann, wir brauchen ein paar Meter, dann sind wir im Wald und kraxeln ja, oben da immer kreuz und quer. Also das wird super interessant, wenn man hier durch den Wald geht. Und Pilze gibt es hier ganz viele, wir gehen ja. auch ab und zu mal Pilze sammeln. Und auch Wiesen, ziemlich große Wiesen ja. neben eurer Siedlung, wie ich eben sehe. Ja, zurzeit hat ein Bauer irgendwie diesen Mais, den man dann später verbrennt, draufgebaut. Aha. Aber wir haben hier in der Gegend um Hildesheim, das nennt sich das Bördeland. Das ist der schönste, der fruchtbarste Boden Deutschlands. Ja. Und das in der Börde wachsen Zuckerrüben. Ja, okay. wir haben hier eine Zuckerrübenfabrik von der Firma Nordzucker, das ist riesig groß. Aha, aha. Und in der Kampagne nennt sich das. Ja, genau. Oh, spannend. Von Oktober bis Dezember fahren hier LKW um LKW. Also so viel Rüben kannst du gar nicht zählen, wie hier wachsen. Ja, ja, ja. Und es ist wirklich, wir haben Wiesen und zwar gibt es hier einen ehemaligen, also das war alles englisch besetzt. Nach dem Krieg. Aha, aha. Und die sind in den 90ern irgendwann komplett abgehauen und die ehemaligen Übungsgelände der englischen Soldaten, ja. die sind noch da und die lässt man einfach so. Das heißt, es gibt hier sehr viel Natur. Das ist echt klasse. Ich habe mal ein Jahr in Köln gewohnt. Ja. Ja, ja. Ich finde Köln ganz toll und ich war auch ein Jahr oder länger in Australien und ich mag große Städte, aber ich... Wenn du hier abends auf der Terrasse sitzt, dann hörst du die Igel trippeln. Ja, ja. Das ist echt Wahnsinn. Klasse. Also dieses Grundrauschen der Städte ist einfach weg, dass immer etwas, irgendwas rauscht. Es schaut auf der Karte, wenn man das Satellitenbild von euch sieht, richtig still aus in der Nacht. Ist es. Es ist wirklich still. Wir haben aber Straßenbeleuchtung, Gott sei Dank. Okay. was lustig ist, es gibt natürlich keine Kneipe mehr. Vor 3 Jahren hat die letzte Kneipe zugemacht, weil da saßen nur noch 3, 4 Leute und die Kneipe, Kultur in die Kolzen ist also tot. In Hildesheim ist es so, Hildesheim ist Studentenstadt. Mhm. Und da kommen ganz viele Theaterschauspieler her. Ja, da wird Theater gelernt. Es gibt da ganz tolle, also das Theater von TFN, Theater für Niedersachsen heißt das. Wir haben ein tolles Theater, die machen ganz tolle Sachen. Aber die Studenten, irgendwie gehen sie nicht wie in Köln in die Kneipe, sondern sie treffen sich irgendwo. Aha, ja. Und spätestens um 11, 12 ist alles zu, auch samstags. Dann hast du noch ein Kino oder so eine Zappelbutze, wo ja, das Bier umsonst und Frauen 3 Sekt umsonst und dementsprechend ist das Publikum, da geht uns auch keiner hin. Also ich bin bald 38 und das ist, das muss ich nicht haben. Und deshalb, wir treffen uns hier manchmal ganz so kurz und knapp, dann sagt einer hier nächste Woche, ich würde ganz gerne ein Herbstfest machen, wollen wir uns alle im Garten treffen, dann wird Feuerschale angeschmissen und so, ist alles so ein bisschen heimelig. Und wir gut für Kinder. Bitte? Gut für Kinder, also gut für Kinder aufzuziehen und ja, aber sie müssen auch lernen, wie es in der Großstadt ist, deshalb fahren wir auch öfter mal oder im Urlaub, dass man mal wo hinfährt und das hat mir auch gut getan, ich bin neben Hildesheim, zwischen Hildesheim und Hannover gibt es die schöne Stadt Sarstedt. Und Sarstedt, da bin ich aufgewachsen, bis ich 19 Jahre alt war. Okay. Und das heißt, ich war auch immer so ein Kleinstadtkind. Ja, ja. Ich war da bis zur 10. Klasse in der Schule. Und aber wir sind immer mal nach Hannover. Und danach, als ich flügge geworden war, dann hat man sich auch mal die Hörner abgestoßen, weil du musst... In Hannover. Ja, du musst wir sind mal nach Berlin gefahren oder so. Und einfach mal raus. Und damit die Kinder auch wissen, wie es in der Großstadt ist. Also ich war mit meinem Kleinen, der ist jetzt 7,5, waren wir in Hannover vor einer Weile und da war Tag der offenen Tür auf dem Sonntag und da haben die Leute, haben dich fast totgetreten, so viel war da los. Und dann guckt er schon immer ganz erschrocken und hinterher hat er gesagt, ich wohne lieber auf dem Dorf. Ja. aber die sollen natürlich auch wissen, wie es ist mit vielen Leuten und im Stadion und was öffentlicher Nahverkehr. Wir haben hier ja keine U-Bahn, ne? Der muss mal U-Bahn fahren. Er drängelt schon immer. Er will mal ICE fahren. Mhm, klar. Also er ist noch nie eine weite Strecke mit dem großen Zug gefahren. Mach. War aber dieses Jahr in der Bretagne mit uns mit dem Wohnwagen. Also er kommt schon rum. Und nächstes Jahr geht's nach Südtirol. Ah, okay. Wir wissen noch nicht, wohin. Die Tour geht über Leverkusen, Köln da unten, weil wir wen abholen. Und dann wollen wir runter zum Bodensee. Und da habe ich mir gedacht, und dann wollen wir irgendwie Richtung Österreich. Aber ich weiß noch nicht, wie. Also, ja, wir waren einmal dort in Südtirol und ist eine schöne Gegend. Es ist ganz interessant, weil die haben es geschafft in den Nahverkehr. Die haben einfach eine Eisenbahn dort wieder in Gang gesetzt und die hatten das Glück, dass diese Eisenbahn mitten durch die Dörfer fährt und nicht außen herum. Ah, ja. Und jetzt können die Leute also alle nach Meran fahren, die in den Dörfern wohnen, mit dieser Eisenbahn und hat ein attraktives Angebot und die wird auch wirklich genutzt. Also ja, da hat etwas funktioniert, ja. Ja, bei uns ist so ein alter Bahndamm gewesen hier. Also die Kolzen ist einer der reichsten Orte hier in der Gegend. Aha, warum? Wir hatten den Kali- und Erzbergbau. Aha. Und bei uns, deshalb gibt es hier auch den Erzgebirgsverein, obwohl wir hier nicht irgendwie im Erzgebirge sind. Der Kaliberg, es gibt einen Kaliberg, ist der bei euch in der Nähe? Also der Kaliberg ist in Gießen, den kannst du von hier sehen. Ah, okay. Unseren Kaliberg hat man abgetragen, das ist ja immer der Abraum. Ja, das genau. Der diente mir früher, war das 150 Meter Luftlinie von meiner Haustür und der dient immer als Wetterprogramm. Aha. Als Referenz. Wenn der dunkel ist, dann ist es feuchtes Wetter und es gibt Regen. Und wenn er ganz hell ist, dann weißt du, das Wetter bleibt schön. Okay. Das ist dieses salzige Abraum-Kali-Zeug. Aber wir sind hier komplett untertunnelt, teilweise schon ein bisschen verfüllt. Aber wir haben zum Beispiel die alte Bahnstrecke hier. Die ist jetzt ein Radweg, ganz toll für Inliner, Radfahrer und so. Und wir waren letztes Jahr mal im Kali-Bergwerk. Und du kannst eigentlich von hier unter Tage bis nach Thüringen. Aber diese reichste Gemeinde oder reichste Gemeinde in der Umgebung ist durch den Bergbau. Und der ist nach wie vor oder ist es vergangen? Nein, es ist schon nichts mehr. Aber wir haben dadurch eine sehr gute Infrastruktur. Wir haben zwei sehr breite Straßen. Das waren so die 80er Jahre, da wurde das mal gemacht. Aber die haben halt viele Steuern bezahlt. Und auch heute noch, weil es hier noch alte Anlagenteile gibt. Okay. müssen die halt Gewerbesteuer und so zahlen. Ja, ja. Jetzt kratzen viele Gemeinden und möchten so eine Gebietsreform. Und, Gemeinde, zusammenführen, man kann ja sparen und so. Und noch weigern sich alle, und ich hoffe auch, die neue Bürgermeisterin wird sich weigern. Natürlich lockt es, die Gemeindemitarbeiter zu halbieren, weil man braucht ja nicht mehr so viele dann und so. Mhm. Aber wir wollen schon so bleiben. Und das Tolle ist, wir haben hier eine Klinik, die nennt sich Lungenklinik. Die gehört zum Ameos-Konzern. Die haben die aber gerade verkauft. Und jetzt ist es ein bisschen auf der Kippe, dass hier irgendwie 123 Mitarbeiter entlassen werden sollen. Und keiner weiß, was mit dieser Klinik passiert. Mhm. Da wurde früher immer Keuchhusten und sowas behandelt. Und jetzt war es immer Schlaflabor. Und da wissen wir noch nicht, was daraus wird. Und dann ist hier ganz groß im Wald ist Bosch Blaupunkt. Also Blaupunkt gibt es ja nicht mehr, aber die Firma Bosch. Und ganz viele Leute arbeiten hier bei Bosch. Und auch welche, die in Hildesheim wohnen natürlich und so. Ja, ja. Hinten im Wald ist auch noch was. Das ist die ehemalige Munitionslagerstätte. Da haben die Nazis was hingebaut, die Köppe da irgendwie 45 noch schnell. Da steht zum Beispiel mein Wohnwagen. Okay. Die Hallen sind alle privat jetzt, ja, man kann da am Auto schrauben. Ja, ja. Na, Wahnsinn. Also für mich klingt das einfach sehr, sehr gut. Also ich weiß nicht warum, aber ich finde das einfach ein spannendes Gebiet. Es ist angenehm hier, wenn man sich kümmert. Ja, wenn man sich kümmert, ja. Und wir fangen jetzt an. Wir wollen uns mehr kümmern, und da ist auch, ich denke auch, dass viele von uns dann doch mal zur Gemeinderatssitzung gehen und sich mal was anhören, und wir sind einfach die, also ich will es mal so sagen, die vor uns, die haben noch viel gemacht und viel erfunden, vor allen Dingen unsere Opas und so, ohne jetzt mal, lassen wir mal den Krieg außen vor, aber die haben noch viel hier Häuser gebaut und so weiter. Und jetzt, wir junge Generation, wir im Moment verwalten wir ja mehr. Und ich finde es gut, wenn es so Sachen gibt, sowas, was du machst, so ein Schulimkerei. Und wir haben zum Beispiel hier, als unser Sohnemann in den Kindergarten kam, haben wir den Kindergartenförderverein gegründet. Den gab es vorher gar nicht. Ja. Und wir haben jetzt mittlerweile mehr Mitglieder, obwohl er schon in der Schule ist. Also ich habe gar kein Kind mehr im Kindergarten, aber der Kindergartenförderverein, den gibt es nach wie vor. Und der hat mehr Mitglieder als der Schulförderverein. Und das lag daran, dass wir uns gekümmert haben. Wir haben zum Beispiel eine Carrera-Rennbahn besorgt und ein Event gemacht. Wir haben eine Obstpresse, kennt ihr das, wo man Saft draus macht? Ne? Ja. Das haben wir gemacht und haben vorher Äpfel gesammelt und all sowas. Und dieses Jahr war eigentlich nur eine Veranstaltung, und das wird sein der Weihnachtsmarkt, weil sich keiner gekümmert hat. Und wir hatten einfach wenig Zeit. Unsere Kinder sind jetzt in der Schule. Und wir wollen jetzt die Fördervereine zusammenlegen, Schule und Kindergarten, um Synergien zu schaffen. Und solche Sachen, also wie nennt sich das? Der Bergmannsverein, den es hier gibt, die haben einen Kellerraum voll mit Archivmaterial. Ja. Das verstaubt in Kisten. Keiner weiß, wohin damit. Da ist Geschichte drin von 1600. Das Gleiche ist, wir haben einen Herrn gehabt, der hat von unserem Ort eine Chronik geschrieben bis 1970 oder so. Und danach hat er nur noch gesammelt. Und diese Sammlung ist jetzt da und wird vom Ortsheimatpfleger ein bisschen verwaltet. Aber auch das ist in Kartons. Und der Ortsheimatpfleger ist auch schon fast 80. Und sowas muss alles, das möchte alles gepflegt werden. Und wir haben das erste Mal dieses Jahr auch so ein Oktoberfest hier mitgefeiert. Da ist jeder hingegangen. Ja, blau-weiß haben wir hier auch. Das stört ein bisschen, weil ich habe gesagt, wir können ja mal im Archiv kramen. Ob es nicht andere Farben gibt als blau-weiß. Natürlich, wir haben hier ja auch Trachten und so. Ich kann dir Zeitungsartikel zeigen. Da ist zum Beispiel drin, wer im Ort hatte hier das erste Auto? Das war der Apotheker. Oder wer ist hier mal gestorben, weil er vom Hochrad gefallen ist 1910? Und solche Artikel, das fliegt alles in Kartons rum. Und da habe ich schon überlegt, ob man da nicht einen Podcast drüber macht, dass ich mir das einfach nehme, ein bisschen recherchiere und so eine Viertelstunde, so wöchentliche Geschichte hätte das ich Lust. Das ist schon gut. Das ist schon interessant, ja. Also, aber erstmal ist das große Thema halt die Bienen. Und Oder was heißt die Bienen? Diese Streuobstwiese. Wir genau, jetzt kratzen wir doch die Kurve zu den Bienen hin. Müssen wir. Müssen wir. Du, ich wollte dir das nur noch kurz erzählen. Meine Frau war voriges Jahr, hat sie gesagt, Imkerei würde sie interessieren. Und mich hat es auch interessiert. Und wir sind in der Stadt. Wir konnten ein Stück pachten, angrenzend zu einem großen Garten. Und wo immer angepflanzt wird für die Touristen. Und dort dürfen wir Bienen aufstellen und man musste das Ganze aber auch lernen, weil Bienen sind irgendwie so die Kategorie, das muss man schon lernen, damit das funktioniert. Und dann sind wir eben zu Vereinen gegangen und wir haben eigentlich relativ wenig Zeit gehabt, da irgendwie hinzugehen regelmäßig. Also ich arbeite am Abend und irgendwie war das nicht gut unterzukriegen. Und da war eben der Podcast die zündende Idee. Also wir haben schon einen Grundkurs gemacht, einen großen, also da war so vier Wochenende, wirklich immer volles Programm. Aber dann war einfach die Frage, wie kann ich das Wissen irgendwie auf die Reihe kriegen? Das heißt, ich möchte mit Leuten reden, die es haben. Also in einem Verein gibt es immer viele Menschen, die das Wissen tragen in ihrem Kopf. Und dann haben wir gedacht, dann rede ich doch einfach gleich mit denen, die sich wirklich auskennen, nämlich mit den Besten, also im Sinne von, es gibt so verschiedene Themen, dann geht man gleich zu dem, der sich bei der Varroa-Milbe wirklich auskennt, nämlich zu diesem Amt, die das Ganze auch beforschen und die Richtlinien dafür auch entwerfen. Und das heißt, dann spreche ich gleich mit dem, der sich auskennt oder der. Und das wäre aber dann zu schade. Einerseits würden die nicht mit mir reden, wenn ich als Lothar zu denen komme und eins zu eins, aber mit diesem Podcast-Angebot, dass sie praktisch auch multiplizieren können, das, was sie wissen, in eine ganz bestimmte Zielgruppe hinein, ist es so ein Win-Win auf beiden Seiten. Also ich mache es gratis, lerne aber von den Besten. Sie stellen mir die Zeit zur Verfügung und wissen, dass es sich multipliziert und die Hörer profitieren davon, weil es einfach vielleicht eben nett ist zu hören oder auch eben brauchbar zu hören. Das ist wirklich brauchbar. Dazu habe ich gleich eine Frage. Und da sagtest du, wenn du da als Lothar hinkommst. Also ich habe immer noch so die Befürchtung, ich habe nämlich noch so zwei, drei Leute, die ich unbedingt haben möchte als Interviewpartner, wo ich glaube, dass das super interessant ist. Aber mir ist es immer so ein bisschen peinlich, dann zu sagen, naja, ich habe schon 4 Folgen, habe ich schon gedreht. Und dass die dann sagen, naja, nee, du bist ja nicht vom Radio oder so. Ist sowas schon mal passiert? Oder ist es eher, dass die das toll finden, dass sie aus ihrer Nische vielleicht auch rauskommen mal. Ich würde das Zweitere sehen. Also mir ist es noch nicht passiert, dass jemand gesagt hat, das ist ja nicht Radio. Also ich komme aber auch relativ selbstbewusst und sage, das ist Radio. Wir machen jetzt eine Radiosendung, die im Internet zur Verfügung gestellt wird, jedem, der das Thema interessiert. Immer. Man braucht das nicht kleinreden, das ist Radio, Punkt. Ja, ja. Und immer, ja, dann denke ich auch, dass man das machen kann. Also und auch soll. Also das ist wirklich auch selbstbewusst einfach freundlich. Die Leute kennen das oft zu wenig, was ein Podcast ist. Und wenn man das irgendwie sagt, wenn man das so voranstellt, dass es ein Podcast ist und quasi nur im Internet, dann sehen die irgendwelche Wolken, wo eigentlich keine sind. Wenn man sagt, das ist Radio, das man im Internet an alle verteilt, die das auch hören, und es gibt Leute, die das hören, dann funktioniert's. Ich habe ein bisschen so als Köder immer, dass ich eben auch Radiosendungen fürs Radio mache den setze ich dann ein, wenn es irgendwie wenn ich wirklich einen Beitrag mache. Ja. Also dann funktioniert es natürlich auch schon sehr gut, dass man Termine kriegt. Ja, aber ich denke, wenn man, so wie du das machst, so Stück für Stück aufbauen, das werden wir jetzt nicht, also ich habe es genau so vor. Ich mache keinen Bienen-Podcast natürlich nicht, sondern bei uns geht es ja darum, an dieser ehemaligen Bahntrasse, wo früher die Bummelzüge hier zum Bergwerk gefahren sind. Ja, man sieht es auf Google Earth, ja. Genau, wunderbar. Da gab es auch mal einen Bahnhof. Und da ist halt eine große grüne Wiese, die ist ein bisschen verwuchert. Und da stehen ein paar alte Bäume, die aber so Gestrüpp, das muss halt weg. Okay. dann geht's aber los. Erstmal die Planung, dann gibt es aber Zuschuss von der Gemeinde, dann gibt es vom BUND, also dieser Bund für Naturschutz, ja, genau, in Deutschland, die Sponsoren oder die geben dir Geld, dass du alte Apfelsorten und Birnensorten aus der Region nimmst und nicht eine Kirsche aus Italien oder so. Und das heißt, da wollen wir schon mal wen anfragen. Dann warte mal, du erzählst jetzt schon über das Projekt mit der Streuobstwiese, oder das ist jetzt praktisch für einen Podcast, den du planst? Genau, für diesen und in diesem Podcast, Okay. Es soll also so losgehen, dass ich erstmal erkläre, was haben wir überhaupt vor. Genau. In der ersten Folge, ne, dachte ich mir. Mhm. Und in der zweiten Folge dann mal so ein bisschen immer reinbringen, wie ist der Stand denn gerade? Wer hat schon zugesagt? Hat die Gemeinde erlaubt, dass wir das Gelände benutzen dürfen und so weiter? Also die Presse war auch schon da, der Kollege ist da ganz rege gewesen schon. Ja. Und jetzt soll der erste runde Tisch stattfinden mit der Bürgermeisterin und dem Bauamt und so. Und man muss ja auch den Anwohnern Bescheid sagen, dass da vielleicht das Gestrüpp erstmal wegkommt und dass sie auf ein blankes Feld gucken und nicht mehr auf eine grüne Wand, aber dass dann später dort neue Bäume stehen und so. Das muss man alles ja erstmal erklären. Und wir möchten dort dann ja Bienenkisten hinstellen. Das heißt, da schneiden wir wieder die Imkerei an. Da brauchen wir dann einen Imker, der soll natürlich auch erzählen, auf was es ankommt. Dann sollen dort diese Insektenhotels gebaut werden, aber verschiedene, weil die Schule soll eins bauen können, der Kindergarten soll eins bauen können und vielleicht beteiligen sich die Kirchengemeinden, dass jede Gemeinde so ein, dass man auch einen Bezug dazu hat, zu der ganzen Streuobstwiese. Ja, und dass wir dann gucken, was für Blumen kommen da hin. Und wenn dann jemand sagt, ja, ihr müsst die und die Blumen, dann geht's los wie bei deiner Milbe. Ja, ja. Dann sucht man sich den Experten für diese Art von Blumen, die da wachsen. Oder für, man kauft ja dann irgendwo Bäume, die dort wachsen sollen oder die dort eingepflanzt werden. Und das sind spezielle Bäume. Wir wollen alte Gehölze nehmen. Wir wollen nichts Gezüchtetes, sondern wir wollen Sachen nehmen, die hier früher wirklich gewachsen sind. Und also Kulturpflege auch. Und dann kann man dort ja auch zu einer Baumschule mal gehen und sagen, Mensch, ihr züchtet nur diese alten Gehölze. Wie macht ihr das? Warum? Was ist so toll an denen? Sind die stabiler? Warum gibt es die heute nicht mehr? Und so weiter. Und diese ganzen Fragen möchten wir in dem Podcast abhandeln. Wir wollen das dann machen. Und natürlich alle, die beim ersten Termin, es gab einen ersten Termin für die Öffentlichkeit, der wurde vorher bei Facebook und in der Zeitung und im Gemeindeblatt, glaube ich, angekündigt. Und dann haben sich, glaube ich, fast 30 Leute dort vor Ort getroffen. Unter anderem hier und meine Frau und noch eine Freundin und ein paar Kinder waren mit. Mhm. Und von der Gemeinde und vom BUND und ein Vertreter der Grünen war da. Und alle haben mal geguckt, aha, hier soll das passieren, hier möchten wir das machen. Fangen wir doch mal an. Wie groß ist diese Wiese? Oh, die Wiese, so wie ich das gesehen habe, 30 Meter mal 10 oder so. Mhm. Also es ist so ein ganzer großer Grünstreifen, wo auch schon altes Gestrüpp rumsteht. Was immer so hochkam schon, so jeder macht sich ja dann so seine Gedanken. Es gab also Anfragen, ja, daneben ist ja das Feld. Ja. So, was spritzt denn der Bauer? Ja, ja. Jetzt ist es natürlich immer gut, eine Streuobstwiese zu haben als gar keine. Aber ist das denn okay? Können wir die Bienen da überhaupt, oder können wir da so eine Insektenwiese machen? Oder ist das eigentlich kontraproduktiv? Müssen wir danach auch den Bauern sagen, du, dein Feld daneben, da machst du jetzt nur noch biologischen Landbau oder so. Das wissen wir halt nicht. Und da sagte man uns aber, dass es nicht gar so schlimm ist. Es ist zu befürchten, dass man miteinander reden muss. Miteinander reden muss man auf jeden Fall, ja, das glaube ich auch. Wir kennen den Bauern ja auch. Ja, ja. Da muss man mal gucken, vielleicht kann er ja einen Streifen freilassen oder so, aber es sind natürlich auch finanzielle Einbußen wahrscheinlich dann und so. Und ja, das muss alles geklärt werden und da bin ich sehr gespannt, was da das nächste Jahr über passiert. Dieses Jahr sind noch 4 Wochen produktiv und dann haben wir die Weihnachtszeit. Ich denke mal, da wird dieses Jahr nicht mehr viel laufen. Wie gesagt, es gibt diesen ersten runden Tisch mit der Gemeinde zusammen und Vertreter der Parteien, auch wir haben ja in unserer kleinen Gemeinde 4 Parteien, die immer mitreden, sollen sie ja auch, dafür sind sie da. Ja, und dann wird man mal die Sachen abstecken. Es ist nämlich, um eine Förderung zu bekommen, auch geldlicher Art, vom Naturschutzbund, mhm, sage ich jetzt mal. Mhm. Muss man aber dieses Gelände, 25 Jahre, glaube ich, waren es, bewirtschaften dürfen. Also nicht, dass man dann sagt, ja, nächstes Jahr verkauft die Gemeinde das und es wird Baugebiet. Ach, dieses Gebiet gehört der Gemeinde. Genau, das und gehört der Gemeinde. Und es würde dann wie geht es dann von einem Verein zur Pacht? Ja, ich tippe mal, wir werden für die ganze Geschichte früher oder später dann sicherlich einen Streuobstwiesenverein gründen müssen. Also so läuft's meistens. Also das war auch der Ausgangspunkt. Wir möchten eine Streuobstwiese machen. Genau, der Ulf Hanebut, der kam damit um die Ecke. Also es sind so viele Parallelen gelaufen. Ja. Wir haben in unserem Freundeskreis war es immer so, wir bauen dieses Jahr mit den Kindern Insektenhotels. Okay. Punkt. Ja. Und dann haben wir schon immer eine Freundin gehabt, die findet das ganz toll mit der Imkerei. Und wir haben gesagt, da wo wir immer Äpfel pflücken, da könnte man doch mal Bienen und selber imkern. Und das starb aber weg dank unserer Jobs, weil man hat einfach nicht genug Zeit erstmal gehabt. Mhm. Und irgendwann hatte ich mal den Ulf angeschrieben, habe gesagt, ich würde gerne mal einen Podcast mit dir machen zu deiner Mittelaltergeschichte. Und dann hat er mir noch erzählt, er hat noch was Interessantes. Er würde gerne eine Streuobstwiese anlegen. Und er hat da eine Idee, er kennt bei sich in der Straße so eine freie und er kümmert sich mal. Und so ist das, kommt das immer mehr. Ne? Und jetzt, aber die eigentliche Herausforderung ist natürlich auch dann die Verbindung zu schaffen zwischen dem Podcast und der Wiese dann selbst. Ja. Weil wie du sagst, ja, also das Wissen einerseits eben der verschiedenen beteiligten Menschen, die was beitragen können, nutzen und es den anderen auch zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig auch irgendwie den Betrieb zu begleiten. Ja. Also den Start zu begleiten. Dass der Podcast nicht hinterher nur über die Wiese berichtet, immer. Ja, sondern einfach wirklich so ein, wie immer, früher hat man Bücher gelesen oder Leute eingeladen, aber jetzt kann man eben Podcasts, Gespräche, die man eigentlich, die eben wenig Zeit ist, du hast Zeit oder jemand anderer hat Zeit oder Ulf hat Zeit, er spricht mit einem Setup, das hat man in einem kleinen Köfferchen, fahrt dorthin, stellt das ins Netz als Podcast und alle, die in dieser Streuobstwiese gehört sind, können sich das abgreifen und sind einfach informationsmäßig auf einem guten Stand. Ja, auf dem gleichen Stand. Und nämlich wirklich, weil es diese Informationen anders wie nicht gäbe. Ja, das stimmt. Das ist das ist ein guter Aspekt. Wir wollen auf jeden Fall das auch begleiten. Ne? Ja. Es soll nicht nur immer, letzte Woche haben wir einen Baum gepflanzt. So soll es nicht sein. Ne? Wir treffen uns Montagabend jetzt, kommenden Montag, und wollten dann mal ein bisschen besprechen, was machen wir denn mal als erstes Thema? Ne? Weil Podcast-Serie machen, gut oder schön, wir wissen ja, worum es geht. Mhm. Vielleicht nennen wir ihn dann, kennst du eigentlich Podcast Streuobstwiese oder so? Das müssen wir uns noch, da sollen ja auch andere was dazu sagen, das will ich nicht ganz alleine entscheiden, glaube ich. Und dann gucken wir, was müssen wir jetzt machen? Über was wollen wir als allererstes berichten? Wollen wir die Leute erstmal auf einen Stand heben von wegen, was sind Voraussetzungen für die Streuobstwiese? Mhm. Oder wollen wir gleich loslegen und erklären, was wir als nächstes brauchen, machen, wir suchen Helfer und so weiter? Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich glaube, wir müssen erstmal informieren. Ne? Und ich meine, dann soll sich das Ganze natürlich auch nicht ins Gehege kriegen, dass man praktisch keine Sitzung mehr macht, ohne dass man immer den Hintergrund hat, man möchte eigentlich gleich das als Podcast verkaufen. Das heißt, irgendwie praktisch sich ein bisschen was überlegen, was die Aufgabe so eines Podcasts wäre, damit man es ein bisschen trennen kann von den Aufgaben, die man dann vor Ort oder miteinander macht. Ja. Das ist, glaube ich, vielleicht ganz interessant auch, wie man das zustande kriegt. Also ich denke auch, dass es zum Beispiel spannend ist, wenn man sich den Bienenexperten oder Insektenexperten des Bund für Naturschutz hier ranholt und sagt, so, jetzt hatten wir ja diese Idee. Ja, genau. Auf was müssen wir denn achten? Und der hat bestimmt eine Menge Sachen schon mal gelernt, wo man dann schön sich seine Stichpunkte aufschreiben kann, die man dann bei der nächsten Sitzung oder bei der allerersten Sitzung schon mal besprechen kann. Aber so ein Gespräch, finde ich, das könnte man eben, wenn der in Hannover ist, man fährt zu dem hin, wirklich als Podcast machen. Das ist toll. Das, ich glaube auch, dass das die Leute dann hören. Und wenn es nur die 50 Leute sind, erstmal, die es hier interessiert, oder später jemand in Österreich sagt, sag mal, gibt es eigentlich schon einen Podcast über eine Streuobstwiese? Wir wollen ja was machen. Eben. Und das ist, glaube ich, praktisch nicht aufzuhalten, denn wenn man mit wem über einen Inhalt spricht, dann wird dieser Inhalt irgendwo anders, wo man gar nicht glaubt, dass es diesen anderen Platz gibt, auch gehört werden. Ja. Weil man eben auf der Suche nach dem Inhalt ist. Das stimmt. Und wir nähern uns ja dann Stück für Stück erst ist ja die Vorplanung, dann die Ausführungsplanung und so weiter, wie beim richtigen Bauprojekt. Und wenn man dann später das Bestücken mit Möbeln, sage ich mal, dann stehen die ersten Bäume irgendwann, so stelle ich mir das vor, dann geht es um Insektenhotels. Und schon alleine ein Insektenhotel bauen, da braucht man nur mal die Google-Suche oder Yahoo-Suche oder was auch immer benutzen. Da kommen tausende von Ideen, aber man muss sich dann halt einen Experten holen. Und es gibt ja hier ein Wiesentgehege nennt sich das. Das ist ein Naturpark hier um die Ecke sozusagen. Mhm. Und da kann man auch fragen, sag mal, ihr habt doch so ein schönes Insektenhotel gebaut. Wie macht man denn das? Und dann hat man wieder noch Themen, die man... Und so Stück für Stück, und irgendwann kommen dann da die ersten Leute, die sagen, so, jetzt muss da auch ein Imker eingehen. Ja, ja. Ne? Und dann kann man auch mit dem, und dann landen wir wieder bei den Bienen. Es sind immer die Bienen. Ne? Also, Ingo, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das Gespräch mit dir. Ich danke auch. Danke. Schönen Gruß nach Wien. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ja, das war's. Das war das 7. Bienengespräch mit Dietmar Niesner und mit Ingo Hamann. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich bis in einem Monat. Mitte Dezember ungefähr gibt es ein neues Bienengespräch mit dem Schwerpunkt Aus- und Weiterbildung zur Imkerei.